Willkommen, liebe Hörer, zu Humorapathologie, dem spritzigen Morgen-Podcast aus Berlin und Tübingen. Heute mit dabei ich, Roger, außerdem Tim. Und die Tübinger Meute, nämlich Becker, Henrik und Henning. Sag mal alle Hallo an die Gäste hier im Studio. Hallo. Hallo an die Gäste hier im Studio. Ja, okay. Und nach langer Zeit haben wir wieder eine prall gefüllte Wundertüte für euch. Und diese Wundertüte fängt schon an, würde ich sagen, mit Ursprungsnamen. Oder erzählst du erst wieder irgendwas anderes, Henrik? Ich glaube, es kann keiner so richtig sagen, wer jetzt wer ist. Also ich bin auf jeden Fall entweder ein bayerischer Schweißhund oder eine alpenländische Dachsbracke. Das bin ich mir noch nicht so sicher, was von beiden sind meine neuen Lieblingshunderassen. Okay. Ich hatte heute Sprechstunde und dann hat Henning mir währenddessen auf Facebook den Wikipedia-Artikel zum Schweißhund geschickt. Und ich musste ganz doll lachen, das war ganz peinlich. Das ist kein Hund, der die ganze Zeit schwitzt. Das muss man schon mal klarstellen. Das ist ein Hund, der verschiedene Schweißgerüche oder Tiere an verschiedenen Schweißgerüchen erkennen kann. Richtig, der kann Tiere auch spüren. Die bluten oder schwitzen. Ich bin so klug. Ich weiß, was Tim dachte. Ja, ich dachte, der Schweißer. Und er möchte sich halt vom Bluthund abgrenzen. Ja, es ist so ein Hund, der hat so eine Maske auf. Nee, der hat keine Maske auf. Er ist ja kein Tanuki-Hund, kein Marderhund. Ach so, so ist das. Dann bin ich die Dachsbracke. Dann will ich nicht der Bluthund sein. Der Schweißhund. Ja, ja. Jimmy Pop Ali ist doch in sowieso bei euch in Berlin, oder nicht? Was? Ja, Ali? Wegen Bluthund. Also hier in Berlin ist immer nur so Ali ganz komische Werbungen. So für einen, der aussieht wie Kollega, ist immer Werbung. Und dann ist es aber nicht Kollega, sondern irgendein alter Mann, der nur so aussieht, als hätte er halt Boss-Transformation gemacht. Naja, gut. Ich bin auf jeden Fall ein kapitaler Überläufer. Ja. Das wollte ich auch nochmal sagen. Das weil alles später mehr Sinn ergeben. Okay. Ja. Dann ist ja gut, dass ich nicht gelacht habe. Ich dachte, ich bin heute ein BJ. Ein BJ? Ich bin heute ein BJ und das erkläre ich euch nachher. Okay. Das ist ja eine Teaser-Sendung sozusagen. Ich hoffe, die Hörer entschuldigen das, dass wir so ein bisschen durcheinander reden manchmal, weil wir die erste Folge aufnehmen, wo wir uns nicht alle irgendwie wenigstens sehen. Ja. Das ist für uns alle Neuland und das wird mit den nächsten Folgen schlecht besser werden. Mit der nächsten Folge, der wird zwar schon gut. Ja, it's complicated. Ja, wir haben ja bisher nie durcheinander geredet, sondern immer der als nächstes was sagen wollte, musste den Finger heben. Nee, wir hatten doch immer so eine Sprechbar, die genau. Mussten wir dann rumgeben. Wir haben so einen Wollknäuel rumgeworfen, am Ende war aber alles in Wolle eingewickelt. Ein großer Pullover aus Liebe. Wir hatten ja aber den Sprechwhisky. Ja, richtig. Das ist gut. Ich habe den Faden verloren. Ist auch egal. So, jetzt erstmal aktuelle News, damit die Hörer die Folge auch daten können. Ja. Also jetzt ist gerade die Germanwings-Maschine abgestürzt gestern. Ja, das ist passiert. Ganz frisch noch. Der Schock sitzt damit noch tief. Damit ihr wisst, wie lange Henrik immer braucht, um die Folgen zu schneiden. Kommt wahrscheinlich also so draußen, im August raus. Ja, find mal lieber irgendeine. Draußen fällt gerade der Schnee. Richtig. Ja, findet mal lieber eine Nachricht, die vielleicht, dass ich das dann, wenn es dann eintritt, direkt danach raushauen kann. Okay. Weil das ist natürlich totaler Quatsch mit der Germanwings-Maschine, weil alle, die uns auf Twitter folgen, wissen ja, dass wir heute aufnehmen. Ach so, ist das wieder schon rausgegangen? Oh Mann, hast du es wieder verraten? Nö, ich habe nur vorgestern geschrieben, dass ich einen peinlichen Magazinkauf getätigt habe für diesen Podcast. Und da ich jetzt vorgestern gesagt habe, können die Sherlocks unter den Hörern das jetzt daten. Okay, aber das hat doch nur @andi_sato gelesen. Ja, ja. Jetzt, du überschätzt unseren Twitter-Feed. Follow Thursday für Andi Lee. Ja, aber meine Follower-Power. Ja, ich habe auch meine fast 100 Follower. Ne, also... Ja. Das ist schon was, da kommt schon was zusammen. Ich glaube, Becker hat uns mittlerweile wahrscheinlich alle überholt. Weil sie aber alles nur Food, also nur so Essensleute. Ja, bei mir ist es auch 50% russische Spam-Bots. Ah, aber okay. Das zählt trotzdem. Ja, das ist wichtig fürs Bewerbungsgespräch. So Japanese Food Stories und sowas. Oh. Cooking with Dog. Cooking with Dog, ja. Okay, ich habe mein Networking weiter betrieben und ich hatte ja vorher schon eine Steve Jobs Nummer von 1, also nur über eine weitere Person bin ich zu Steve Jobs sozusagen in Kontakt gewesen. Damit hatte ich ja eine Steve Wozniak Nummer von 2, aber die konnte ich jetzt auch reduzieren auf 1. Also jetzt habe ich sowohl eine Steve Jobs als auch eine Steve Wozniak Nummer von nur 1. Und mal schauen, vielleicht Steve Wozniak lebt ja noch, den kann ich ja vielleicht nochmal in echt treffen, dass man das auf 0 runterhandeln kann. Ja, und dann bringst du ihn auch in Podcast. Nice. Dann bringst du ihn auch Podcast. Ist doch super. Bringst du Uwe Boll und Roger Steve Wozniak, ja, und das ist dann der Film, der Podcast. Uwe Boll bin ich ja noch, ja, bin ich auch bei 1. Ja. Uwe. Immerhin. Krass. Aber wahrscheinlich ist jeder in Deutschland bei Uwe Boll bei 1. Oh, wahrscheinlich. Irgendwie. Also ich bin bei 2. Ja. Weil ich ja nicht. Ich hoffe, wenn er dann tot ist, der Uwe Boll, und dann in der Süddeutsche Edition endlich mal die Gesamtausgabe rauskommt, dass da auch wirklich dann das Bollwerk steht. So, liebe Leute, wir sind doch heute arschvoll mit Inhalt. Wollen wir mal anfangen? Ja, stimmt. Dann sollten wir nicht vielleicht so viel rum. Nicht rumalbern bis in die Puppen. Genau. Ja, Ursprungsname. Ja, aber ich habe jetzt leider den Wikipedia-Artikel von Schweißhund auf und die Ursprungsnamen nicht mehr. Doch, jetzt. Dann sag doch einfach, alle Ursprungsnamen sind Schweißhund. Nee. Schweißhund? Ja, es ist immer komisch. Ich habe meinen Namen wieder durch den Ursprungsnamen Channel-Prozess, nicht Generator, gibt's nicht, den Channel-Prozess gejagt und es kam immer nur Dom Toretto raus. Also total kacke. Und bei Henning ist immer The Rock. Nee, ja. Alex aus Hamburg hat uns geschrieben, da wo du gerade herkommst, Henning. Ich habe nur den Text kopiert von der E-Mail, da steht, Frage steht oben, muss ich ja wohl nicht nochmal schreiben, oder? Aber ich weiß, die Frage war, kann ich einen Ursprungsnamen haben? Und ich glaube, das war eine Anspielung an Gute Frage, nett. Krass. Also ein echter Fan. So deep. Ja. Voll deep. Finde ich wohl gut. Er hat geschrieben, er hat unseren Podcast erst Anfang März entdeckt und innerhalb von 2 Wochen alle Folgen durchgehört. Ja. Mhm. Nicht schlecht. Und sagt, dass seine Lieblingsmomente die Elefantengeschichten, das Philipp Lahm-Segment und die witzigen Internetfragen sind und Infos über Bananen und Fritz Perfekt. Das deckt sich zu 100% in meinen Lieblingssegmenten. Aber abgepaart. Stimmt, abgepaart fehlt. Das habe ich auch. Fühlt sich noch durch die älteren Folgen, vielleicht ist er jetzt mittlerweile dort angekommen. Dann sind ja noch einige Schmankerl, die auf ihn warten. Ja. Und daher kriegt er auch ausnahmsweise noch einen nachträglichen Ursprungsnamen, auch wenn wir diese Aktion schon vor 2 Folgen eingestellt haben. Und ist nun Dokoduku. Dann hat uns noch geschrieben Jonas aus Hannover. Hallo liebe Humoralpathologierende, ich möchte nun auch einen Ursprungsnamen gechannelt bekommen. Ich finde euren Podcast großartig und ihr dürft niemals damit aufhören. Viele Grüße aus der niedersächsischen Gruselhauptstadt. Jonas. Keiner was zu sagen zu der Gruselhauptstadt. Nee, gar nichts. Fällt mir nichts so ein. Doch, wir haben auch schon öfter gesagt im Podcast, nichts ist doofer als Hannover. Und das gilt hier jetzt mehr denn je. Und nichts ist so schrecklicher als der hannoveranische Bahnhof. Weil der ist ein riesiges Chaos. Und jedes Mal wird man davon, wenn man da vom Bahnsteig runterkommt, so mitgerissen von der Meute. Das gefällt mir gar nicht. Und dann bezahlt man wieder 50 Cent für das blöde WC. Oder 1 Euro mittlerweile. Sauber, ne? Auch ein schlechter Bahnhof ist Köln. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Und das ist der schlechteste Busbahnhof Deutschlands. Das stimmt. Hat er beim ADAC gewonnen. Hast du es gesehen? NDR, die schlechtesten Bahnhöfe Deutschlands. Mein persönliches Ranking. Kam das wieder zu Silvester? Ich bin da jetzt auch Busfahrer in Deutschland. Das ist auch für Flixbus. Okay. Mein Fernbus Flixbus, ja. Genau. Und Berlin Linienbus. Und mein Fernbus Flixbus. Die haben alle die dümmsten Postbus. Namen. Oh, aber am dümmsten ist, dass die hier in Berlin ja inzwischen an dem Busbahnhof sagen die ganzen Busse ja mal durch, jeden einzelnen. Und die kommen mir so im Sekundentakt. Und da ist es immer mein Fernbus Flixbus aus Duisburg, mein Fernbus Flixbus. Ich weiß gar nicht, wie die das wunderbar hintereinander sagen können, ohne die Zunge zu verknoten. Ja. Das ist wahrscheinlich beim Bewerbungsgespräch, kriegen die so eine Liste, die ganz schnell vorlesen müssen. Ja, es ist ja nur mein Fernbus Flixbus und Berlin-Linienbus. Oh, Berlin-Linienbus. Berlin-Linienbus. Ja, Berlin-Linienbus. Ja, Domain war schon irgendwo vergeben. Ja, ich bin ja mit Bahn, wie heißt das, der Bus von der Bahn, die Bahnbus oder so nach Slowenien gefahren und seitdem kann ich seit 3 Wochen nicht laufen. Also hat sich nicht, war nicht so gut, Bus zu reisen, wo man keinen Platz hat. Ja, weil du wieder nicht umhin konntest, irgendwas mit der Deutschen Bahn zu machen. Ja, ich wollte wenigstens noch so ein bisschen Bahn haben. Konntest du wieder nicht über deinen Schatten springen und einfach mal meinen Fernbus Flixbus fahren? Ja, aber mit der Bahn hat das ja nur 19 Euro gekostet. Ja, aber du kannst nicht mehr laufen für den Rest deines Lebens. Deswegen nicht mehr arbeiten im Schlosscafé und richtig. Deswegen ist unser Chef ganz genervt. Ja, weil niemand arbeiten kann. Ja, und ich nage am Hungertuch, weil ich bin auch genervt. Weil ich musste schon 3-mal diesen Monat Geld von meinem Konto abheben. Ja. Das ist ganz scheiße. Heute hat das Hungertuch übrigens nach vietnamesischen Sandwiches geschmeckt. Und gestern war es gegrilltes. Ich nage am selben Hungertuch zurzeit. Aber das ist jetzt wieder viel zu persönlich. Also Tim und ich gehen jeden Tag immer ins Berghain zum Abendessen. Nicht in Tresor. Und, zum Denieren. Der Tresor ist doch tot. Zum Tresor. Ach so. Ja. Wenn du hier wärst, wüsstest du das. Ja, bin ich aber nicht. Zum Glück. Und Jonas hat den Ursprungsnamen. Nein, das hat er nicht. Doch, das kam wirklich raus. Wie das japanische Smooth. Tobias. Nein, Jonas. Jonas. Ja, Jonas. Tobias. Jonas hat den Ursprungsnamen Tobias. Und Sven hat den Ursprungsnamen Lars. So. Okay, Ursprungsnamen. Tim hat auch den Ursprungsnamen Jonas. Stimmt. Ja. Ganz vergessen. TJ. Das vergesse ich immer wieder. Das ist immer wieder eine schöne Überraschung. Verrückte Welt. Hast du es eigentlich wenigstens auf deinem Zeugnis richtig, deinen kompletten Namen, oder hast du da auch nur? Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Du musst ja wissen, was du auf deinem Zeugnis hast. Ja. Du meinst das, was über meinem Bett hängt? Ja, genau. Timotheus Jonas. Das ist nicht auf der Toilette hängen. Doch, ich habe das auf der Toilette hängen. Was heißt denn Schierbaum auf Latein? Haben die das denn dann geschrieben? Das heißt Schierbaumus. Also. Was ist der Plural von Baumus? Baumus ist Udeklination. Ja, natürlich, alles ist Udeklination. Alles ist Udeklination. Nee, nur Manus, Portus, Porus. Oh, ja. Nee, das war eine andere Aufzählung. Das waren die Pfade, die I-Deklinationen sind. Portikus und Torus. Nur Artus, Portus und Arams. Oh, das ist ja voll langweilig hier in der Schule. In unserem Latein-Podcast. Das ist ja... Willkommen zur Moralpathologie, dem Latein-Podcast, wo ihr alles über U-Deklinationen lernt. Die Altphilologenstunde. Das ist halt ein Bildungspodcast. Also das ist hier nicht so für alle Bildungsschichten. Wir sind hier nicht die FAZ, sondern wir haben einen richtigen Auftrag. Unterhaltung war mal. Ein bisschen Bildung weiterzubringen. Das ist ja auch ein bisschen B. Ja, wir müssen jetzt mal langsam pivoten und uns unseren Podcast ein bisschen weiterentwickeln. Es gibt schon zu viele Podcasts wie uns. Wenigstens waren wir der Erste, der wie uns war. Aber das kann man nur so lange sagen und dann ist halt auch irgendwann keine Bedeutung mehr. Hier, Roger, du hast doch so ein Ding gekauft. Ich habe was gekauft und das könnte ich vorstellen. Also wer uns auf Twitter verfolgt, der weiß ja schon, dass es eine magazinlastige Folge wird. Und wer uns schon länger als Cast verfolgt, weiß auch, dass wir immer schöne Magazin-Reviews hatten. Richtig. Und irgendwann ist es eingeschlafen. Ja, vielleicht, weil wir nicht aufgenommen haben. Das wird teils gewesen sein. Jedenfalls habe ich hier ein Magazin gekauft, das hat mich angelacht im Bahnhofskiosk. Es stand drauf, ihr Geschenk 4 Postkarten und zum Sammeln 2 Poster mit Botschaft. Das Magazin ist Ein Papst, die erste Illustrierte über Papst Franziskus. Jeden Monat neu, 1,80 wie das Limit. Und man kann ansonsten auch noch kriegen Erholung, Kloster, Frühlingsrezepte und wunderschöne Blumensträuße. Darüber möchte ich mehr wissen, über den letzten Punkt. Ja. Es gibt, die einzelnen Themen sind der Papst bei der Arbeit, ein voller Terminkalender. Zur Papstaudienz, die richtige Kleidung. Aus dem Leben gegriffen. Da ich das auf der Arbeit mehrfach gefragt wurde, möchte ich das betonen. Das ist kein Satire-Magazin. Das klingt wie so ein Titanic-Artikel. Das ist wirklich so. Und dann gibt es immer an seiner Seite der Diener des Papstes. Ah, der Carmelengo. Spannende Orte im Vatikan. Weil es ein bisschen schwer ist. Spannende Orte im Vatikan, weil da ist nicht so viel Ort. Ja, das ist noch kleiner als Ljubljana. Und das dicke Thema des Tages ist Mitteilung aus dem Geheimarchiv. Papst Franziskus im Interview: Ich bin ein ganz normaler Mensch. Das Herbert-Evangelium jetzt entdeckt im Vatikan. Das Helling-Evangelium. Dann, ich kann euch mal ein paar Sachen aus dem Arbeitsalltag sagen. Der Papst ist von 4.45 Uhr bis 21 Uhr im Dienst, wird aber nach Tarif bezahlt. Ja, was ist das dann für eine grobe Stufe? Auch 8? TVL 13. Ja, geht. Halt ungefähr Oberstudienrat. und man hätte es nicht gedacht, der Papst beginnt seinen Tag mit Gebeten. Nicht mit Frühstück. Nicht mit Pipi. Er sagt immer erst ein Beten, dann Frühstück. Bestimmt lassen Sie da einige Details aus. Das glaube ich auch nicht. Ja, glaube ich auch. Aber steht auch abends Fernsehen, der Papst liest lieber. Ja, aber italienisches Fernsehen scheiße ist. Da gibt es ja immer nur Berlusconi. Der hat doch bestimmt ein Satellit, oder? Ja, und so komisch aussehende Frauen. Der Papst kann sich doch bestimmt ein Satellit leisten und kann Al Jazeera gucken, wenn er will. Richtig, oder BBC. Dr. Who guckt da, macht eine Ausnahme. Dr. Who. Der freut sich jetzt, weil jetzt ist gerade Game of Thrones Staffel 5 mit lateinischen Untertiteln rausgekommen. Jetzt kann er es endlich gucken. Ja, hat auch wieder so ein Konglomerat an Raubkopierern untertitelt ganz schnell auf Latein. Ja. Genau, im Vatikan. Ja, Altphilologen, Raubkopierer. Die Schnittmenge ist groß. Also ich möchte jetzt ein Bild in euren Gedanken malen von dieser Zeitschrift. Ja, das musst du auch. Wir haben ja kein Video. Richtig. Ich habe es hier aufgeschlagen, gerade vor mir, eine Doppelseite, wo der Papst einen anlacht, wie als würde er gleich an sein paar Deutschländerwürstchen anbringen. Und in einem großen Foto und drei kleineren Seitenfotos, wo er aber immer ungefähr gleich guckt. Und also auf dem einen Foto sieht er halt wirklich so aus, wie als hätte er zu spät gemerkt, dass die Kamera gewechselt hat. Und dann sieht er immer zur Seite geguckt. Und auf dieser Doppelseite mit dem Papst steht oben drüber: Ich will nicht als Star dargestellt werden, das wäre beleidigend. Papstbeleidigung. Sagt er in einem Interview mit einem Magazin, wo es nur um ihn geht, genau. Ja. Bloß nicht zu viel Aufmerksamkeit. Wo diese Woche der Teil 2 des Starschnitts drin ist. Könnt ihr nicht jemand anderen Papst noch was schreiben? Ich will nicht so viel Aufmerksamkeit. Ja, gibt's vielleicht mal eine Sonderausgabe über den anderen Papst? Den Gegenpapst? den Antipapst. So Sammelkarten wie im Limit, die man auch immer so beim Raustrennen dann. Wir wollten das ja erst machen, aber dann haben die gemerkt, dass dann halt die Hälfte der Karten zerrissen wird und das wäre auch Papstbeleidigung, genau wie beim Limit, wenn man die da auch nie raustrennen konnte. Ja. Hatte ganz viele halbe Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Ja, ja, und Franziskus sagt im Interview immer schöne Sachen. Zum Beispiel, der ist wirklich Papst für die Menschen. Zum Beispiel, eine 80-jährige Witwe, die ihren Sohn verloren hatte, schrieb mir: Jetzt rufe ich sie jeden Monat an, sie ist glücklich. Oh. Was? Moment, eine 8-jährige Witwe, die ihren Sohn verloren hat? Eine 80-jährige Witwe, die ihren Sohn verloren hat. Die ruft er jeden Monat an. Das ist aber sehr fürsorglich. Die ruft er jeden Monat an, ja. Ja, toll. Gisela, hallo, ich bin's. Der ruft bestimmt mal an, wenn es gerade nicht passt. Gerade wieder im Garten ist. Oder? Ja, wenn man wieder kann, Braten vorbereitet oder so. Ja, gerade der Devil binge-watched. Und der spricht nicht auf den AB, das mag er nicht. Man weiß, man immer nicht, wer angerufen hat. Hier ist Papst Franziskus. Rufen Sie mich zurück. Meine Telefonnummer steht im Telefonbuch. Ja, und interessant finde ich, hier werden auch heiße Eisen angefasst im Interview. Mhm. Zum Beispiel die Beziehung zum kommunistischen China. Mhm. Nämlich, es gibt die Frage: In ein paar Jahren wird China die größte Weltmacht sein. Der Vatikan hat keine Beziehung zu China. Punkt. Und das war jetzt Antwort. Der Papst ist: Wir sind China nahe. Ich habe Präsident Xi Jinping einen Brief geschickt, als er 3 Tage nach mir gewählt wurde. Er hat mir geantwortet, es bestehen Beziehungen. Es ist ein großes Volk, das ich sehr liebe. Wow. Ui. Ja. Ach, also es bestehen Beziehungen. Was auch sehr gut ist, ist, dass im Magazin, im Interview, die wichtigen Stellen sind schon mit Textmarker vormarkiert. Also das sieht halt so aus, dass es halt so gelb unterstrichen ist. Die Hälfte des Interviews. Ist das sicher? Also halt hat das vielleicht einfach jemand gelesen im Bahnhof, und bevor du es gekauft hast, und das schon mal angestrichen? Es war bestimmt ein Engel, der wollte, dass die wichtigen Sachen rüberkommen. Das kann nicht sein. Das war der Engel. Das ist aber ein interessantes Design. Eine interessante Designentscheidung, das so zu machen. Würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Gerade für einen Podcast, wenn man nicht alles lesen muss. Ja. Und da hat er zum Beispiel, als es um die Frage geht, wie geht es denn mit der Liebe und dem Zölibat, hat er gesagt, im Priesterseminar war ich eine ganze Woche in ein Mädchen verliebt. Das war auch. Wieso ist da ein Mädchen beim Priesterseminar? Ja, das habe ich auch gefragt. Aber vielleicht wollte er die ganze Wahrheit nicht ausdrücken. Vielleicht wurde er dann zensiert. Ja. Also immer wenn da so Einsatzantworten sind, dann war das vielleicht ganz viel mehr, aber dann hat der Vatikan gesagt, oh oh. Ist da jeden Monat ein neues Papst-Interview drin oder ist das nur einmal jetzt? Nochmal ganz kurz, Roger. Ja. Ich höre dich auch nur noch ganz abgehackt. Ja, auch, glaube ich. Also ich auf jeden Fall. So. Und das ist schlecht, weil dann hören dich die Hörer auch nur ganz abgehackt. Dann mache ich, wie ist es jetzt besser? Ja. Jetzt gerade ist gut, ja. Naja, aber es schwankt ohnehin immer ein bisschen. Es gibt ja mal Phasen, in denen es kann einfach sein, dass ich nicht so gut höre. Dass ich meine Hand zwischen dem Internet hatte. Das ist echt technologisches Neuland. Aber dafür haben jetzt die Hörer sicherlich genug Geduld zu warten, bis wir das gemacht haben. Weil du das auch nicht rausschneidest. Nee, wir müssen auch sehen, wie das für uns ist. Du kannst einfach mal so Voice-Over machen, wenn es ganz schlimm ist. An dieser Stelle hat Roger Folgendes erzählt. Genau. Ich habe jetzt gerade ein sogenanntes Highspeed-Volumen dazu gebucht. Ah, oh, alles für den Krass. Podcast. Bezahl das aus dem Flatter auf jeden Fall. Das bezahlen wir alles aus dem Flatter. So, dann gucke ich mal, ob ich hier auch die Aufnahme nochmal anstellen kann. Irgendwie. Aber nicht, dass das Handy dann abraucht. Wie ist es denn jetzt gerade eigentlich? Jetzt gerade ist gut. Ja, ist ganz normal. Ja, es hat immer wieder so ein bisschen Aussetzer, glaube ich. Bei mir nicht, also bei uns nicht. Okay, gut, dann ist ja okay, top. Dann. Das hat aber zwischendurch eben, als Roger vorgelesen hat, war es recht heftig bei uns mit den Aussetzern. Bei mir auf jeden Fall, in meinem Ohr. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Ohren war. Ja, in meinem Ohr war es normal. Also in meinem Ohr war es normal. Genau. Dann erzähle ich noch ein bisschen über die anderen interessanten Artikel, zum Beispiel über Norma Marone aus Buenos Aires, die Pralinen gemacht hat, die der Papst besonders gerne nascht. Und ich mag das, dass sie es abbildet, aber um das so darzustellen, dass es um den Papst geht, ist auch nochmal ein Bild vom Papst reingeschnitten, so als Clipart oben rechts. Falls man vergisst, was das Magazin ist. Falls der geneigte Leser das nicht merkt. Ach, stimmt, das Papstmagazin. Ja. Und der Papst mag anscheinend keine neuen Brillen, sondern lässt seine Brille immer reparieren. Von einem. Wie Harry Potter. Ja, so ungefähr sieht die Brille auch aus. Und weil er so. Am Ollivander. Weil er so dankbar ist diesem Optiker, hat er ihn zu einer Generalaudienz eingeladen in Vatikan. Toll. Was zieht man dafür an? Zum Generalsoutfit. Das kann ich auch sagen. Ja, bitte, sag es uns. Denn schon der nächste Artikel ist eine Audienz bei Franziskus, nur in korrekter Kleidung. Zum Beispiel die Bayern-Spieler tauschen Trikots gegen Anzüge. Machen die ja sonst nie. Mit ihren Outfits machen Thomas Müller, Philipp Lahm und ihre Mannschaftskollegen alles richtig und erfüllen das Vatikanische Protokoll. Das heißt, Phantomprotokoll. Hotpants, No-Go? Fragezeichen? Richtig. Naja. Bikini-Top, No-Go? Fragezeichen? Ja. Der Papst kocht doch auch nur mit Wasser. Eben. Richtig. Also im Karneval in Rio ist das schon okay. Der ist ja aus Südamerika, deswegen. Der ist das ja gewöhnt. Ja, ist ja überall Karneval. Ja. Halt auch, Appetit holen kann man sich auch bei der Audienz, aber gefrühstückt wird dann bei Gott. Ja. Und man sollte bei der Audienz unbedingt vermeiden. Da gibt es dann wieder nur rote Beete. Was sollte man vermeiden? Sag lieber, was man vermeiden sollte. Das ist klar für uns wichtiger. Weiß ja. Die meisten Tabu. Nur wenige haben das Privileg, vor den Papst in Weiß zu erscheinen. Aber manche ziehen einfach Weiß an, aber es ist egal anscheinend. Weil immer, wenn hier steht, was man unbedingt vermeiden müsste, das sind immer Bilder, wo halt Päpste Leute treffen, die das anhaben. Also, Was ist denn das Privileg? Zum Beispiel Bräute, wenn bei der Hochzeit, wenn er da als als Wedding Crasher. Also nur Bräute und Bayern-Spieler, wenn sie die Champions League gewinnen. Im Auswärtstrikot. Ja, und grundsätzlich schlechtesten sind Frauen von Regierungschefs, weil Cherie Blair hat einen weißen Anzug angehabt. Und Raisa Gottschalka hat rot angehabt und ohne Schleier. Und dann nach ihrem Auftritt wurde sie scharf kritisiert. von der vatikanischen Fashionpolizei. Ja. Ja. Allerdings, Landestracht ist erlaubt. Aha. Und dann ist ein Bild abgebildet, dann ist einer abgebildet, so einer aus Afrika, der so ein buntes Kleid anhat. Achso, ich dachte so einen, so ein Nackter aus dem Dschungel. Einer, der hat so Knochen durch die Nase. Genau. Ja, so ist das bei Dschungelcamp. Ja. Ja, also dazu nochmal die Ergänzung, wenn also eine Karnevalsfrau aus Rio gerade zu Besuch ist, ist erlaubt. Dann ist es erlaubt. Also man kann, um das zusammenzufassen, man geht einfach ganz normal zum Papst. Also einfach schick und nicht weiß. Business casual. Oh Gott, da habe ich jetzt auch viel gelernt. Und es gibt auch noch mehr zu lernen in diesem Magazin. Es ist zwar ein Papstmagazin, aber manche Dinge sind auch nicht nur über den Papst. Denn es gibt auch Rezepte zum Beispiel. Sind das Rezepte, die der Papst gerne mag? Nein, das sind Rezepte, die die Käuferinnen wahrscheinlich gerne mögen. Ach, es ist ein Magazin, das an Frauen gerichtet ist. Spargeltisch. Ja. Das klingt päpstlich. Erdbeer-Rhabarber-Schichtspeise, nicht so süß. Ui. Damit die Kutte morgen auch noch passt. Ja, und nach den Rezepten ein weiterer interessanter Artikel: gemeine Parasiten. Wie wird man Zecken los? Und so. Hä? Das ist ja wieder ein Callback zur allerersten Folge. Zecken und am Papst gewandt. Zecken und am Papst. Was noch? Die Top 10 Kardinäle. Top 10 Kardinäle. Es gibt einen Abschnitt, Ihre Meinung ist uns wichtig. Da muss man so 1 Milliarde Felder ankreuzen darüber, was einem das Heft gefallen hat. Und interessant ist da die Frage, warum haben Sie sich das Magazin gekauft? Mich hat der Titel angesprochen, ist die erste Variante. Dann wegen der 4 Postkarten. Ich muss sagen, das hat mich bewogen. Ja, 1,80 ist gar nicht schlecht für 4 Podcasts. Und es ist mir insgesamt aufgefallen. Und für mich eigentlich der beste Grund, der angegeben ist, weil es ein Magazin über Papst Franziskus ist. Kann man Klammer auch mehrere siehe ankreuzen? Punkt 1, Klammer zu. Mehrfachangabe möglich steht da. Also alles. Ja, wo steht, weil ich es für einen Podcast brauche? Jetzt gibt es nämlich nur noch den letzten Teil des Sets und das ist der große Rätselspaß. Ui. Ein Schwedenrätsel, ein Kreuzworträtsel, ein Sudoku, ein Riesenpreisrätsel des Monats, ein Anagrammrätsel, ein Rätselmix. Oh, Dan Browns Anagrammrätsel. Aber ich habe gelogen. Es gibt noch eine wichtige Rubrik, die ist ganz, ganz am Ende. Witze. Und das ist Twitter vom Papst. Oh, der Papst. Da haben sie so Twitter abfotografiert und haben dann so, dass man die Twitterin lesen kann im Heft. Gut, genau das braucht man heutzutage. So sollte man das immer machen. Was ist der Gewinn bei dem großen Gewinnspiel einer Audienz beim Papst? Der Gewinn ist, ich glaube, eine von diesen riesigen Münzen, die auch beworben werden. Die haben nämlich hinten drauf direkt Werbung gemacht für eine Münze und das ist die Erstausgabe zu Ehren unseres beliebten Papstes Mit beliebter Papst ist ein bisschen komisch. Geliebter Papst hätte ich jetzt normaler gefunden. Franziskus und ist groß 7 Zentimeter im Durchmesser. Und der Papst. Da steht mehr als Papst ist 7 Zentimeter im Durchmesser. Ein ganz kleiner Papst. Taschenpapst. Taschenpapst. Also da steht ja auch Papst Franziskus erstmals im XXL-Format. In höchster Münzprägequalität polierte Platte. Einzigartige Größe von 70 mm Durchmesser. Polierte Platte ist doch eine Frisur. Ja. Das haben wir schon oft gehört, ne, Ladies? Und er sagt, das steht dabei, mehr als 9-mal so groß und 14-mal so schwer wie eine 1-Euro-Münze. Ui, 9-mal. Das kann mehr als 9-mal. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber nicht 10-mal so groß. 100-mal so tief und 300-mal so breit. Oh, das klingt ja wertig. Jetzt für 10 Euro oder 10 Franken statt 94,95. Ja, dann lass mal jetzt das Rätsel machen im Podcast live und gewinnen mit allen Hörern zusammen. Ich muss sagen, dass das Rätsel kann man leider nicht mehr machen, weil es haben schon meine Arbeitskollegen ausgefüllt. Die haben sich da aber einen Spaß draus gemacht und haben alles ausgefüllt mit Witzantworten. Sie haben nämlich überall, wo 5 Buchstaben waren, Papst reingeschrieben. Ja. Zum Beispiel altersschwach, Papst. Schlachtfigur, Papst. Bußfertig, Papst. Ägyptische Gottheit, Papst. Das macht alles total viel Sinn. Es ist dann echt wie das Titanic-Magazin, wenn das so ist. Eigentlich kalt, Papst. Das sind ja Schlingel, deine Arbeitskollegen. Ja, Deutscher Automobilclub, Papst. Kleiner Behälter, Papst. Also du arbeitest aber nicht in der Diakonie, Roger, oder? Ich glaube nicht. Okay, gut, dann bin ich aber erleichtert. Wie viele von diesen Papstmünzen ich einlösen müsste, um eine von diesen russischen Münzen zu bekommen, die der Putin wegen der Krim anfertigen hat. Russischen Zupfmünzen? Ja, genau. Wisst ihr, welche ich meine? Der hat ja zur Annexion von der Krim hat er so eine Jubiläumsmünze gemacht. 1000 Jahre Krim. Ich frag mich, wie der Wert ist zueinander zwischen der Papstmünze und der Zwei Monate Krim. Vielleicht kann man es bei Google einfach so eingeben, bei dem Währungsrechner. Genau, bei Währungsrechner. Papstmünze in Krim-Annexionsmünze. Sehr schön. Ja, ansonsten einfach mal auf Pausenhof gehen. Ja, und wie viel Pox kriegt man denn für die Papstmünze? Ja. Lothar Matthäus Pox oder? Alf Pox natürlich. Alf Pox natürlich. Kaiser Pox und dann gegen Papstmünzen. Ja. Ja, das stimmt. Nicht schlecht. So. Ich hätte jetzt auch gerne die Zeitung hier, um die dann zu gucken, während das nächste langweilige Thema kommt. Ja, aber ich finde, Philipp Lahm wurde ja schon erwähnt, oder? Ah, dann wird es ja ein interessantes Thema. Ich kann auch das entsprechende Segment folgen. Gut, dann kommt jetzt der junge Philipp Lahm. Ein schönes Wort bitte. Ich suche ein schönes Wort. Ich bin ein Junge und 16 Jahre alt. Ich will einfach ein schönes Wort, wie zum Beispiel Hoffnung oder sowas, aber es sollte nicht zu schwul sein. Hashtag no homo. Das klingt nach E-Mail-Adresse. Ich habe schon Besinnung. Besinnung ist reserviert. Ja. Aber vielleicht gibt es auch besinnung@gmail.com. Gmail ist automatisch nur homo. Gangstermail. Gangstermail. Hashtag no so homo. So schwul. Also der Hashtag, der hat nicht rausgehauen noch. Davor war es schon sehr gut, aber danach wird es noch besser. Bitte helfen, habt ein großes Problem. Hi, also es ist so, ich habe einen Instagram-Account, der werbefrei ist und eine hat bei einer Wetti gewonnen. Ich weiß nicht, was ich ihr als Preis geben soll. Ich habe schon alle Bilder davor geliked und fast alles kommentiert. Das ist wäre offensichtlich der Preis gewesen, der ihr in den Sinn gekommen ist. Alle Bilder auf Instagram liken und kommentieren. Okay. Das ist doch kein Preis. Was ist denn das für eine Welt? Ich verstehe das Problem gar nicht. Das auch nicht. Also jemand, der einen Instagram-Kanal hat, hat ein Preisausschreiben gemacht. Ich habe keine Ahnung. Und er weiß aber nicht, was er der Person, die gewonnen hat, schenken soll, weil das, was er normalerweise verschenkt, ist alles zu liken und zu kommentieren. Ist jetzt schon Träumer oder ist noch Philipp Lahm? Ich weiß das doch nicht. Also ich kann sagen, beliebt bei Leuten bei Presseschreiben ist immer eine leere Buttermilchdose. Ja, das stimmt. Aber nur original unterschrieben. Ja. Oder die offizielle Humoralpathologie Brotdose. Ja, den können wir auch mal machen. Also Tim, du kannst mal, du musst mal das zweite T-Shirt machen, Tim, mit einer leeren Buttermilchdose drauf. Ja. Ach. Das stimmt. Oh ja, das traurigste T-Shirt. Wir brauchen mal wieder ein kleines Taschengeld. Richtig. Ja, wir müssen eigentlich noch unser T-Shirt mit den Blumen machen. Wie viel ist zu viel? Ja, richtig. Das stimmt. Wir müssen echt die ganze Kollektion machen. Ja, lass uns das echt so machen und dann 20 verschiedene Varianten und auf jeder das eine Gänseblümchen mehr. Und also ich? Dann kann jeder auch für sich selber entscheiden. Ja. Stimmt. Und dann tallyen wir am Ende zusammen und dann weiß man, wie viel zu viel ist. Genau. Können die Leute abstimmen mit ihrem Geldbeutel. Gut, ich mache mal weiter. Neue Zimmerschlüssel. Ich will mir neue Zimmerschlüssel anfertigen lassen. Soll ich den Türschloss fotografieren oder was soll ich zum Schlosser gehen? Gut, weiter. Gibt es ein FC Barcelona Kids oder so? Ich bin großer Barcelona-Fan und wollte wissen, ob es dafür auch einen Kinderverein gibt in Berlin. FC Barcelona Kids Berlin. Ja. Barcelona Kids, das klingt schon so bescheuert. Das klingt so wie Chibi Barcelona in Berlin. Das klingt doch noch was, was man dann gründen kann. Ja, ich denke auch. Das klingt doch was, so, genau. Dann macht man einfach eine Annonce im Yps für den Fanclub Barcelona Kids Berlin. Dann gibt jedem, einmal im halben Jahr gibt es die Clubzeitung. Das stimmt. Ja. Gut, weiter. Wie machen Kakteen das? Ich habe vor circa 6 Jahren einen kleinen Kaktus bekommen, dem man alle 3 Monate ein paar Tropfen Wasser geben sollte. Und eines Tages wäre er weg. Letzten September, 3 oder 4 Jahre später, habe ich ihn in meinem Schrank wieder gefunden. Was? Ja, wie machen Kakteen das? Ja, der ist plötzlich weg und dann taucht er wieder im Schrank auf. Wie machen die das? Das ist ja irre. Gruselig. Die graben sich so durch. Ja. Weiter. 2 Leute YouTube-Video anschauen. Hallo, ich würde gerne wissen, wie 2 Leute ein Video gleichzeitig schauen können. Ja, man geht auf atomzeit.org, genau. Und geht auf Skype oder auf Mumble und sagt, jetzt gehen wir mal auf das Video, bist du auf der Seite, hast geladen. Und dann sagt man, wenn es genau 15 Sekunden nach 20.15 Uhr ist, dann gehen wir beide auf Start. Ja. Und nee, warte noch mal, kurz die Seite aktualisieren. Okay. Ja, 14, 15, stopp. Start. 15, Mist. Moment. Jetzt ist bei mir 15. Und dann kann man zusammen gucken. So machen wir das nämlich auch. So ist richtig. Ja. Nächstes Thema. Fun-Ticket Ruhrlippe Bielefeld. Kommt man mit dem Fun-Ticket, was es für 17,20 Euro gibt, vom Sauerland aus bis nach Bielefeld? Die Antwort ist natürlich, mit dem Fun-Ticket kommt man nicht nach Bielefeld. Also echt, mit dem Fun-Ticket vom Sauerland nach Bielefeld. Das ist doch keine Anforderung. Ich glaube, damit die trollen noch ihre Fahrgäste mit dieser Bezeichnung. Damit hast du die Seele der Deutschen gut eingerahmt. Ich denke auch mit dem Fahrticket vom Sauerland nach Bielefeld. Ja. Ich weiß nicht, wie das ausmacht. Beck hat ein Smartphone und kann es noch nicht bedienen. Ach so, krass. Sie hat mir vorhin eine WhatsApp geschickt und ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Boah. Nach so vielen Jahren gemeinsamer Bekanntschaft kriegt man mal einmal keine SMS. Krass. Ja. Sobald Becker jetzt soweit ist, mache ich das nächste Philipp Lahm-Thema. Ja, sie ist soweit. Ich bin soweit. Okay, hallo Frau Dr. Christina Vanus-Tuitze. Ich bin männlich, 52 Jahre, rasiere mich erst, wenn Barthaare länger sind. Haut ist schöner danach, elektrisch, aber ich darf mich nicht glatt rasieren, Pickel entstehen. Danach trage ich den Balsam von Nivea auf, Aftershave Balsam Sensitiv. Auf meine Haut allgemein trage ich keine Pflege, auf helle, empfindliche Haut. Meiner Meinung nach könnte das Anliegen auch von innerlich behoben werden. Nicht unbedingt von außen. Vielleicht können Sie mir dazu mehr sagen. Danke. Mit freundlichem Gruß, Braun Andreas. Aber wieso ist das eingeleitet mit Hallo Frau Dr. Christina Vanos-Tuitz? Da hat jemand wahrscheinlich gedacht, er füllt ein Webformular irgendwo aus und hat das aus Versehen auf gute Frage gemacht. Ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Ich weiß auch nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Ja, irgendwie muss man die Pickel innerlich beheben und nicht äußerlich. Nächstes Thema, Drogentest Bundeswehr. Ich habe eigentlich vor 2 Monaten mit dem Kiffen aufgehört, habe eigentlich auch nur am Wochenende gekifft. Allerdings habe ich vor 2 Wochen circa 4 Tage lang jeden Tag einen Joint und am letzten circa 6 bis 7 geraucht und vor 4 Tagen auch nochmal einen. Jetzt muss ich allerdings in circa 2 bis 3 Wochen zum Drogentest bei der Bundeswehr und bin mir nicht sicher, ob das klappt. Ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Das ist eine gute Einschränkung. Ja, ich habe eigentlich mit dem Kiffen aufgehört, außer ich habe jeden Tag geraucht und an manchen auch ganz viel. Ja, da kann man doch einfach zum Links gehen hier. Wie heißt denn dieser Headshop? Einfach zu jedem Internet-Headshop gehen und sich so einen Fake-Penis kaufen, wo man. Doch, die gibt's da. Wo man dann so Fake-Urin reintun kann. Ja. Aber einfach O-Saft. Nee, da kann man, man kann dann auch so kaufen mit klar mit der sauberen Urin. Und dann kann man das einfach so, dann quetscht man irgendwie seine Hand so an den Oberschenkel und dann wird der Urin durch den Fake-Penis rausgeschossen. Und das dann in den kann man den dann auch zur Musterung dann benutzen, ja, dass der Doktor dann daran rumfummelt. Das ist dann auch nicht so unangenehm. Hashtag NoHomo. Ja, NoHomo. Ja, kann man für alles benutzen, auch wenn man von der Polizei angehalten wird. Aber es gibt ja gar keine Musterung mehr. Nein, das stimmt. Man sollte immer einen zweiten falschen Penis dabei haben, umgeschnallt, falls man irgendwo angehalten wird. Ja. Oder zum einfach nur zum Pranken. Das stimmt. So, wie rasiere ich richtig, Junge? Mit der Text ist, wie rasiere ich richtig, Junge, MFG. Okay. Ja, also Komma, Junge, ja, Komma, oder? Junge, Fragezeichen. Achso, okay. Ja, MFG. Komisch, egal. MFG. Hm. Da muss jeder seine eigene Technik finden. So ist es. Nächstes Thema. Gegen was hilft viel Wasser trinken? Frage oben. Gegen Zellulite und noch was? Ja, zum Beispiel gegen Durst. Gegen Durst. Und gegen Demenz. Ja. So, nächstes Thema für Henning. Steigt der HSV von der Bundesliga ab? Der Dino in der 2. Bundesliga, momentane Ligaplatzierung des Hamburger Sportvereins ist der Tabellenplatz 18 von 18. So. Ja. Gut. Nächstes Thema. Ich habe Kraftattacken. Das heißt, ich füge mir Schmerzen hinzu. Wie kann ich das loswerden? Kraftattacken. Nächstes Thema. Zungenkuss, Angst davor, Hilfe. Hallo Leute, es ist eigentlich total verrückt, dass ich das schreibe. Aber nun gut, ich brauche Tipps für den Zungenkuss. Eigentlich hatte ich meinen ersten Zungenkuss vor ungefähr einem halben Jahr. Doch. Aber eigentlich hatte ich dann 7 vor. Doch, das war nur kurz, nicht lange, einfach nicht richtig, finde ich. Ich bin fast mit meinem Verehrer zusammen. Und vor ein paar Tagen haben wir mit einem Freund von uns Wahrheit oder Pflicht gespielt. Dann kam als Pflicht die Aufgabe, mit einem Partner oder einer Partnerin 10 Sekunden einen französischen Kuss zu haben. Ich habe fast nur gelacht, als wir uns küssen wollten. Meine Ausrede war natürlich, dass mein Ex-Freund mir damals in den Mund gespuckt. Natürlich. Und ich danach Herpes bekommen hätte. Stimmt natürlich nicht. Aber zugeben, dass ich Angst hätte, wäre einfach zu peinlich gewesen. Heute kam die. Aber Herpes zugeben? Ja. Aber es, die natürliche Moment. Reaktion, ja, der hat mir in den Mund gespuckt. Ach, das haben wir doch alle schon erzählt. Ja. Heute kam die Frage wieder zweimal und wir nutzten die Joker. Ich meinte, wenn wir alleine sind, aber irgendwie springe ich nicht von meinem Schatten. Ja. Du musst einfach von deinem Schatten springen. So, einfach vom Schatten springen. Genau, so. Wie Lucky Luke. Genau. Ja, Segment Ende. Oh. Schön. Wunderschön. Ja. Ah. Ich finde das immer verstörend, wenn was Wahrheit oder Pflicht heißt. Es hat Tat oder Wahrheit zu heißen. Was? Das hat, glaube ich, noch niemand gehört, ja. außer dir. Ja. Was Wahrheit oder Pflicht? Oder Flaschendrehen? Das heißt Flaschendrehen einfach nur. Okay. Die hat doch jemand im Mund gespuckt. Die hat doch jemand selber in den Arsch gekackt. Ja, wie ging das? Wann hat der das letzte Mal jemand in den Arsch geschissen? So richtig. So richtig, genau. Oh. Das war das Philipp Lahm-Segment. Gute Frage. Das war das Philipp Lahm-Segment. Wie immer. Oh. Ja, sollen wir dann das unser nächstes Magazin? Ja, machen wir wieder ein Magazin. Wir machen wieder Magazin. Bei uns ging das so ähnlich. Wir waren auch beim Bahnhof, Roger. Oh. Und wir waren auf dem Weg, um uns bei unserer Hungertuchtour in Ulm dick füttern zu lassen. Und bevor wir das gemacht haben, haben wir in Ploching, wo man ja so schön immer wartet auf den Anschlusszug, haben Henning und ich das Magazin Sauen gefunden. Das Sauen-Magazin, ein Schwestermagazin oder Tochtermagazin des Jägers. Und was ist da das Titelbild? Hat uns gleich... Das hat uns sofort in den Bann gezogen. Das Magazin für den Schwarzwildjäger. Keilerfieber, ansprechen, aufsetzen, auspunkten, alles über schwarze Riesen. Mit großem Gewinnspiel Gatterkeiler oder Wildsau. Kann man sich Bilder angucken und dann, weiß ich auch nicht, ein Fernglas gewinnen oder so. Und wir haben uns das dann überlegt zu kaufen, beziehungsweise ich habe sofort gesagt, dass ich das kaufen muss, weil das Magazin hat ein verspieltes Design, in dem es das einzige Magazin mit Durchschuss ist. Denn es hat von so einem kleinkalibrigen 0,8 Millimeter Geschoss, ist das komplett durchgeschossen. Erst dachten wir, das kriegen wir billiger, weil das vielleicht, das sieht halt aus wie gelocht, so in der Mitte. Aber dann sieht man, wenn man das aufblättert, dass auf jeder Seite, das soll halt ein Durchschuss sein. Ja. Wow. Ich habe auf Facebook gelesen, dass das Schwein auf dem Titelbild hat einen Blattschuss bekommen. Und deswegen ist das komplett durchgeschossen. Und es haben sich anscheinend Leute darüber beschwert, und die haben sich auf Facebook schon dafür entschuldigt. Designmakel. In dem Blattschuss-Magazin. Wo schießt man denn so ein Schwarzwild hin? In die Steckdose, oder? Hätte ich auch gedacht. Immer schön in den Schnüdel. Ja, aber dann hat Henning gesagt, das ist ganz peinlich, das zu kaufen. Da habe ich gesagt, nee, das ist überhaupt nicht. Und dann haben wir es doch nicht gekauft, weil Henning meinte, nee, das können wir nicht kaufen. Und dann haben wir auf dem... Seid ihr 14? Ja, was war denn da los? Ja, das war wie so mit 14 sich ein Porno-Heft kaufen wollen. Ja, nur schlimmer. Und dann sind wir aus dem Bahnhofskiosk gegangen und haben uns die auf der Homepage Das Manifest des Magazins durchgelesen und dann haben wir uns sofort geärgert, dass wir es nicht gekauft haben. Deswegen bin ich dann jetzt letzten Dienstag oder so zum Tübinger, also wo man mich kennt, Bahnhofskiosk gegangen und habe das gekauft und dachte, das ist nicht peinlich, bin so hingegangen und dann habe ich einen so herablassenden Blick von der Verkäuferin bekommen, als ich mir das gekauft habe, dass das ganz schrecklich war. Ja, hättest du es halt wirklich zwischen zwei so Pornohefte stecken. Ja, das ist zwischen so mollig ab 50 und... Das wär nicht unangenehm gewesen, genau. Da hätte man es einfach so mit verdeckt. Aber ich will auch echt nicht als Schwarzwildjäger abgestempelt werden. Die Fans werden jetzt vielleicht ein bisschen zur Hälfte mit den Augen rollen, weil die Falknerei-Folge kam ja auch schon scheiße an, aber... Da kommt es übel hoch wieder bei einigen. Aber eigentlich sind ja die Falkner recht gut weggekommen. Wir haben das ja... Na, wir haben sehr viele Falkner-Hörer verloren bei der Folge. Ja, die haben wir verloren, aber wir haben es trotzdem, finde ich, recht differenziert und fair betrachtet. Aber bei den Sauen weiß ich nicht, ob uns das gelingt. Also, ich sag jetzt mal, was ich für ein Bild habe von den Falknern jetzt, seitdem ich deine Folge dabei war. Mhm. Das sind für mich so reiche Playboys, die Pferdepolo spielen, Elefantenpolo und auch Falknern. Pferdepolo. Also, Pferdepolo und Elefantenpolo. Ja. Fair. Ja, ne? Ja, das ist so wie Formel 3 und Formel 1. Genau, Elefanten und Pferdepolo. Dementsprechend. Ja. Ja. Also die Schwarzwildjäger-Community ist nicht sehr sympathisch, muss man sagen. Die sehen sich so selbst als die naturverbundensten Menschen, die ja sowieso alles richtig machen. Und alle sind Idioten, die halt irgendeinem Fitnesstrend oder irgendeinem Ernährungstrend folgen. Weil das Beste ist, sich sein eigenes Essen zu schießen. Sei es noch so süß und... Ja, zum Beispiel Kinderpingui. Ja, oder Happy Hippo. Ich kann ja mal ein bisschen was allgemein zu dem Magazin sagen. Das ist, ich weiß nicht, das kann man so vom Stil einordnen zwischen Pornoheft und Lanzer. Das hört sich nach dem besten Magazin an. Ja. Der Schreibstil ist halt total selbstverliebt und es werden immer so viele Vergleiche und Beispiele gemacht und halt immer. Und zum Beispiel auch kein Wortspiel mit dem Wort Sau ausgelassen. Also jedes Adjektiv wird durch das Präfix Sau verstärkt, zum Beispiel. Und ja, es wird sich halt total viel selbst gefeiert in diesem Magazin. Also auf jeder Seite sieht man mindestens ein totes Tier und es wird ein Begriff erwähnt, von dem man noch nie gehört hat. Und das Magazin ist so aufgebaut, da gibt es am Anfang, das fängt glaube ich an mit den Rezepten. Ja. Also ganz, ganz, ganz leckere Sachen, die irgendwie mal. Saulecker? Ja, natürlich saulecker. Und als Zutat haben die immer Frischdingsleber. Jedes Mal. Auch die Creme Brûlée. Creme Brûlée mit Frischdingsleber. Ja, immer her, ich lese es kurz vor. Das ist lecker. Saulecker. Für Creme Brûlée von der Frischlingsleber, Zutaten für 8 Soufflé-Förmchen. Frischlingsleber mit Milch und Kräutern in den Mixer geben und freien pürieren. Lebermasse durch ein feines Sieb streichen, Eigelb-Sahne dazugeben mit Amaretto, Cognac, Salz und Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss abschmecken. Zutaten noch einmal miteinander verrühren, dann im Ofen stocken lassen und am Ende mit etwas Zucker bestreuen und mit dem Brenner karamellisieren. Also am besten mit Brioche und anderem schwerem Hefegebäck servieren. Ist das eine Nachspeise? Ist das eine Pastete? Ist es salzig? Ist es süß? Ich verstehe. Das ist alles nicht gleichzeitig. Es ist Frischlingsleber. Das ist unendlich einsetzbar. Vor allen Dingen auch so ein ganzer Frischlingsrücken. Das ist auch auf der nächsten Seite ganz lecker. Zitronenlimonade mit Frischlingsleber. Ja. Also ich habe dann auch das Quiz gemacht, Gattersau oder Sauenfreier Wildbahn. Ist gar nicht so leicht. Nee. Man denkt da jetzt, das ist gar, kann man ganz leicht unterscheiden. Ja, man denkt immer, wenn man im Hintergrund einen Zaun sieht, ist das automatisch. Aber sie sehen alle ganz... Also auf einem Bild sind auch vor allem zwei Schweine drauf. Deswegen denke ich, vielleicht ist ja eins eine Gattersau und das andere ist eine Freie. Mhm. Nee, aber die einen hier, guck mal, die hast du das gesehen? Da sind ganz viele kleine Frischlinge. Ah ja, Frischlinge. Das hab ich bin ziemlich sicher, dass ich die im Wildpark beim Edersee gesehen habe. Genau die gleiche. Das ist definitiv dort aufgenommen, in Hessen. Das ist ja ein Frischlings-Septett. Ja. Oder so. Genau. Naja. Und ansonsten besteht das Heft halt aus Berichten. Also Jagdberichten und wo man die größten Keiler in Europa findet. Und Waffen. Ja, ganz viel geht es auch um Waffen und Waffenreviews. Um irgendwelche Nachtsichtaufsätze zum besseren Schweineschießen. Ja, aber das geht jetzt auch erst im nächsten Heft, kommt das, glaube ich, mit der Nachtsicht. Weil man muss ja auch dazu mal wissen, wo die und wann die legal sind. Genau. So. Und man darf es mit den Waffen natürlich nicht verwechseln. Es geht ja nur nicht so um die Schusswaffen, sondern es geht auch um die Waffen der Sauen. So, der Frau. Stimmt, ja, genau. Das Gewäff. Es geht erst um Schießwaffen und dann geht es ums Gewäff. Ums Gewäff. Das sind nämlich die Zähne. Ach so, das heißt sich schön, ja. Das ist Gewäff. Bei Orks auch Gewäff? Ja, schon, cool. Würde ich sagen. Da sind nämlich auch so Bastelanleitungen, wie man sich schöne Trophäen aus dem Gewäff bastelt, wie man sich die schön an einem Brett schraubt. Ja. Also es ist ein sehr schönes Magazin und ich glaube, wir müssen jetzt mal ein paar Leseproben geben, damit ihr mal den schönen Stil mitbekommt. Könnt ihr erstmal das Manifest von der Internetseite lesen. Hendrik, möchtest du das mal lesen? Boah, ob ich das hinkriege? Ich habe schon so viel Bier getrunken. Okay, Sauen, das Magazin für Schwarzwildjäger. Sauen, Sauen, Sauen nach vorne. Treiber gellen, Hörner schallen, Hunde heulen, Äste krachen, Sträucher prasseln, Schüsse peitschen und das Jägerherz liefert den Takt unterm Faserpelz. Denn, ja, Schatzi, sie spielen wieder unser Lied. Denn klingen die Schlachtrufe nicht wie ein Hit in den Ohren jener, die diese Zeitschrift lesen. Der epische Kampf zwischen Mensch und Wildsau, zwischen kaledonischem Eber und herkulischem Helden, zwischen ungezähmten Borstenvieh und listenreichen Weidgenossen, ist... Wer ist da jetzt wer? Ist er für uns Jäger nicht das, was Last Christmas für George Michael war? Ein Evergreen, von dem man gut leben kann? Gewiss, der Blödelbade ist mit seiner Bimmelballade reich geworden. Uns hingegen kostet unsere Passion die Ohren. Doch würden sie tauschen? Liebe Leser, es macht keinen Sinn, sich zu verstellen. Wir sind anders. Der eine träumt von weißer Weihnacht, der andere von weniger Wildschaden. Ist ja doch ein Autotext. Der eine düst zum Christmas-Shopping nach New York, der andere zu Raiffeisen. Einer räuchert am heiligen Abend eine Myrrhe, der andere lieber Dachsschinken. Lang lebe die Vielfalt. In diesem Land leben 81 Millionen Menschen mit 81 Millionen Träumen, Zielen und Wünschen. Und doch eine kulturelle Verwahrlosung, ein diktatorischer Meinungsmainstream und eine bedrohliche Naturentfremdung stülpen uns einen Trichter in den Rachen, um uns den trägen Sirup der Unmündigkeit einzuflößen. Der Sirup der Hunden. Ein Sirup, der uns verbotsgeil und tugendbesoffen machen soll. Der uns vergessen lässt, wer wir waren und woher wir einst kamen. Kannst du den Rest des Textes mit so einer Heinz-Stimme vorlesen? Ja. Weiß ich nicht, wie das geht. Du musst so ein bisschen lispeln. Mach mir den Sirup der Unmündigkeit auch mit Frischlingsleber. Natürlich. Das ist, glaube ich, einfach so eingekochter. Ich glaube, das ist einfach Grafschafter Goldsaft. Der Sirup der Unmündigkeit. Ja, das habe ich auch gerade dran gedacht. Oh, können wir nicht mal kaufen? Gibt es einen Penny? Nee. Ja, ist so lecker. Längst hat die Freiheit des Jägers Philister auf den Plan gerufen, die seine Privilegien nicht ertragen. Sie haben das Gespür für die Natur verloren, haben unsere Wurzeln vergessen, verkennen, dass Vielfalt nicht aus dem Gleichheitswahn kommt, Wohlstand nicht aus dem Eingriff ins Eigentum, sondern aus der freiheitlichen Nutzung nachwachsender Ressourcen. Der Eingriff ins Eigentum ist übrigens an jeder Unterhose zu finden. Schießer. Die Jagd muss sich nicht rechtfertigen. Sie ist ein Naturprinzip, sagte Jägerautor Florian Esche jüngst in einer öffentlichen Diskussion. Ein Naturprinzip, das für uns zu Weihnachten gehört wie Last Christmas für den Rest der Welt. Bleiben Sie dran. Viel Weidmannsheil wünscht Lukas von Bodmer, Chefredakteur von dem Sauen und dem Jäger. Ja, und da stand natürlich fest, das Magazin müssen wir uns holen. Ja. Weil wer so viel gegen George Michael hat. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, was hat der mit Last Christmas? So. Ja, keine Ahnung, warum. Aber das kommt, der wird dann auch mal gecallt am Ende, das finde ich gut. Ja. Das ist ein guter Stil auf jeden Fall. Ja, der schreibt sehr, sehr schöne Texte. Ich habe mehrere Texte von ihm noch gelesen, die sind alle toll. Ja, die Einladung ist, glaube ich, auch von demselben Typen, weil da steht zum Beispiel die Phrase, wenn jemand mit der grünen Keule auf einen eindrischt, dann soll man doch mit einer getrockneten Sausalami parieren. Außerdem steht da ein ganz lustiger... Geht's am Anfang doch um DJ Ötzi ganz viel und um Weißbier, Koma und Ballermann. Und ja, die sind halt so. Das soll halt ganz. Das ist so wie Spiegel Online lesen manchmal. Das ist das Review. Das Sauchenmagazin, so schlimm wie Spiegel Online. Fragezeichen. Gut. So, und dann habe ich jetzt noch ein paar Beispiele aus dem Magazin selber. Zum Beispiel erstmal gibt es einen Artikel. Und die Unterüberschrift, die lese ich mal kurz vor. Und auch die Und ja, also es gibt den Artikel Riesenbassen. Der Traum eines Saujägers ist es, einmal einen starken Keiler zu erlegen. Wie stark, das sei jedem selbst überlassen. Doch wo die Aussichten, ein hochkapitales Hauptschwein zu erbeuten, am erfolgversprechendsten sind, verrät ein Jagdreisenvermittler. Also so Artikel gibt es dann halt. Mhm. Wo findet man den größten Keiler? Das hochkapitalste Hauptschwein. Genau. Was war nochmal ein gutes Gewicht? 140 Kilo aufgebrochen? Ja, aufgebrochen 140 Kilo ist schon extrem. Es ist aufgebrochen. Ja, entdarmt. Oh. Ausgeweitet. Ausgebrochen. Naja. Aber der mit Abstand, ich will gar nicht so viel vorlesen, weil das ist zu anstrengend, aber der mit Abstand schönste Abschnitt des Magazins ist der, wo Leute ihre Jagdberichte einschicken. Und der heißt Versaute Jungs. Liebes Sauermagazin, ich dachte, ihr denkt euch diesen Abschnitt immer aus, aber jetzt ist es mir wirklich selber passiert. Ja, genau so ist das leider. Okay, Teil 7. Germany's Next Scharfschütz. Die neue Generation Schwarzwaldfieber versteht ihr Handwald teilweise phänomenal. So auch Moritz Meyer-Loos, ein junger Bursche, der zwar erst 22 Jahre alt ist, aber bereits für seine Präzision berüchtigt. Reisen Sie mit ihm durch seine Jagdsaison. Das ist jetzt der Abschnitt, der so ist wie Lanzer. Und vor allem das Bild oben drüber ist so Moritz Meyer-Loos umgeben von 10 toten Tieren und seiner Pistole. Ja, das ist halt so. Natürlich nicht Pistole. Das ist sicherheit sein Drilling, oder wie man das dazu sagt. Okay. Also jetzt schreit Moritz selber. Stand laut, Sauen nach vorne, schreit es aus der Treiberwehr. ein Brechen im Unterholz und schon sind sie auf der Schneise. Das Absehen fährt mit. Schnell ansprechen, der Schuss bricht und der Frischling rolliert am Schneisenrand. Das ist eine Situation, die nicht nur mein Herz in den Wintermonaten höher schlagen lässt. Ich bin Moritz Meyerlos, 22 Jahre alt und komme aus dem schönen Landkreis Herzogtum Lauenburg im südöstlichen Schleswig-Holstein. So sollte man sich bei Herzblatt vorstellen. Ja. Ja, ich bin alleinstehend, auf jeden Fall. Ja, und dann sind lange Abschnitte über seine Jagdberichte. Und da habe ich nochmal ein paar gute hervorgehoben. Meine erste Drückjagd fieberte ich sehnsüchtig herbei. Als ich den Stand einnahm, ahnte ich noch nicht, was für eine Saison mir bevorstand. Den Auftakt lieferte bereits nach 20 Minuten ein Rudel Rotwild, aus dem ich im leichten Troll ein Kalb erlegen konnte. Ein weiteres schoss ich wenige Minuten später. Als zum Ende des Treibens ein einzelner Frischling die Schneise überquerte und Sekunden später eine Bache mit einem weiteren Frischling folgte, gelang mir eine Frischlingsdublette. Ein was? Eine Frischlingsdublette. Das ist, wenn man zwei Frischlinge erlebt. Zufrieden, glücklich und stolz blickte ich auf diesen wunderbaren Jagdtag zurück. Doch die nächsten sollten bald kommen. Okay, jetzt überspringe ich ein bisschen. Ich lud gerade meine Waffe, verschaffte mir einen Überblick von Nachbarn, Sicherheitsbereichen und Lücken im Bestand, als ich mir eine ungefähr 25-köpfige Rotte anwechselte. Auf rund 70 Metern drohte sie mit einem Richtungswechsel, sodass ich sofort den ersten Frischling hinter der Bache erlegte. Die Rotte drehte bei und machte einen Halbbogen um mich. Frischling Nummer 2 und 3 schlugen ebenfalls Rad auf 40 Metern. Nach hastigem Magazinwechsel gelang es mir noch, den vierten und fünften Frischling auf nun 20 Metern zu erlegen. 5 Schuss und 5 Frischlinge aus einer Rotte. Wow. Was ist los mit diesen Menschen? Wow, aber echt, das ist beeindruckend, mit einer überlegenen Waffe Babytiere töten zu können. Ja. Das ist so gemein. Das ist so am Ende halt vor allem, wenn er immer sagt, dass die Mutter dabei war. Ja, vor allem, ja, wem schlägt hat das Herz nicht höher, wenn man sieht, wie so ein Babytier vor allem in seinem Todeskampf an den Schneisenrand rolliert. Ja. Ja. Ach was, schlägt doch nur ein Rad. Genau. Das wird einfach schön auf die Schwarte aber wenn die das alles irgendwie argumentieren mit, ja, sich selber sein Essen schießen, wer braucht denn 8 Frischlinge am Abend? Ja, wenn du eins für den Brûlée, eins für den Braten. Wenn du 8-mal Frischlingsleber Creme Brûlée machst, brauchst du auch 8 Frischlingsleber. Ja, eben. Da ist ja nicht viel dran an so Frischlingen. Das ist ja nicht groß. Ja, eben, es erfüllt gerade auch ungefähr 10% des Frischlingsbedarfs eines erwachsenen Menschen. Ja, und der letzte Abschnitt, mit dem steht noch, nach der Jagd kniete ich vor 10 erlegten Frischlingen. Ich werde mich mein Leben lang daran erinnern. Die Erfolgssträhne zog sich bis zum Ende der Saison hin. Ich konnte noch viele Chancen auf Schwarz, Rot und Rehwild und Füchse nutzen. Füchse? Wenn man Dianas Segen hat, klappt es auch bei besonderen Erlebnissen. Ja. Natürlich, Füchse. Warum Füchse? Füchse, ich habe heute noch einen ganz, ganz langen Jagdbericht über einen Fuchsjäger gelesen, bei irgendwie jagdberichte.de oder so. Der ist leider viel zu lang, aber der war total gut, weil ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um das durchzulesen, weil ich nicht der schnellste Leser bin und weil das lang war. Es ging nur darum, dass er 3 Tage auf dem Hochsitz saß und am dritten Tag hat er 3 Füchse erschossen und das war so toll, das war das Allerschönste und das war nämlich, da hat er nämlich einen Fuchs, also einen Rüden und seine seine Bache, weiß nicht mehr, wie das Wort heißt, für seine Frau, ja, einen Rüden und seine Frau, wo die verheiratet vom Papst oder was. Ja, noch einen dritten gesehen, hat er gleich geschrieben. Seine Lebenspartnerin. Ah, das war mein Lebenstraum, einmal so ein Fuchspaar zu erschießen und dann hat er die erschossen und dann war es so toll. Das war dann, was ist denn los mit den Leuten? Das ist so Soziopath. Das ist echt krass, vor allem, was machst du mit so Fuchsfleisch? Ich meine, isst du den Fuchs oder kriegst du einfach nur eine Mütze dann mit so neuen Fuchsschwänzen? Ja, an Manta macht man die Fuchsschwänze. Also die Geschichte, wenn jemand die nachlesen will, hieß irgendwie Rote Freibeuter im Schnee oder sowas. Alle googeln jetzt sofort. Ja, also der Moritz ist bestimmt noch zu haben. Ja. Seine Lieblingsbiersorte ist Carlsberg. Ja, da unten ist nämlich so eine Limit-mäßige Karte. So also eine Art Sammelkarte, die man sich ausschneiden kann. Und er fährt einen VW Amarok. Also, ich weiß gar nicht, was das für ein Auto ist. Also bestimmt, da kann man bestimmt mindestens 10 Frischlinge drauf kriegen. auf die Fläche. Ja, ich finde es halt, ich find's komisch, weil das ist ja eigentlich, man sagt ja immer, jagen so, um Bestand zu sichern, ja. um kranke Tiere zu, um vor allen Dingen um kranke Tiere irgendwie auszu, so wird das ja immer nach außen gesagt. Aber wenn man dann ins Jägermagazin selber guckt, dann geht es immer nur darum, möglichst viele Frischlinge zu erschießen. Ja, wie geil es ist, möglichst große oder möglichst kleine Tiere wegzuballern. Ja. So, dass sie sich überschlagen. Furchtbar. Also, naja, also jetzt, also. Im Nachhinein haben wir uns geschämt, dass wir denen dann Geld gegeben haben. Ja, ja. Halte die Empörung ruhig mal was kleiner, weil ich glaube, schlimmer als der normale Fleischbetrieb ist das jetzt nicht. Ja. Aber es ist ja nicht. Ja. Nee, das stimmt es schon. Das ist die grafische Vorstellung davon. Nee, es ist dann einfach, dass es so pornös geschrieben ist, wie man diesen Tieren auflauert und sich dann so, dass es so geil ist, die zu erschießen. Das ist eher das Problem. Der Fleischbetrieb, natürlich, ist ja nicht besser. Es ist genauso schlimm. Es ist, wenn nicht noch schlimmer. Also die Gleichgültigkeit ist dir weniger schlimm. Genau. Ich habe halt Angst, dass die irgendwann mal denken, oh, vielleicht erschieße ich auch mal Menschen. Das stimmt gar nicht. Das sagst du jetzt nur zur Rechtfertigung. Nein. Ja. Ich finde das trotzdem. Ich will mit so Leuten privat nichts zu tun haben. Ja, das sage ich nur mal so. Also Roger, ich weiß ja nicht. Du weißt ja, ich habe hier schon mehrere Frischlinge, wie sagt man da, in den Mixer gesteckt und Creme Brûlée draus gemacht. Aber ich muss sagen, man wird hier auch zum Wildbeobachter, weil hier hier kommt immer eine Frau morgens, die fährt mit so einem Kombi vor den Netto und tut einen riesen Haufen Krümmel, so Brotkrumen, auf die Erde werfen. Und dann kommen 100.000 Tauben und essen das und ganz viel Ratten und essen das. Und dann kommen abends immer Füchse. Also ich habe hier mitten in der Stadt immer Füchse vorm Haus. Aber die Füchse sind klug, sie essen nämlich am liebsten Döner und schnappen sich dann den. Das ist meine Wildbeobachtung hier aus dem... Ja, da kannst du ja auch mal zum Blattschuss ansetzen. Richtig, ich muss mir auch mal so ein Drilling kaufen. Dann kannst du ihn sauber am Blatt ansetzen. Weil das ist ja blöd, wenn man das muss man ja immer mit schönen Worten ausdrücken. Ja. Ich mag auch diese ganzen Jagdgeschichten, kann ich nur empfehlen, mal zu lesen, weil die... Wir haben immer eine ganz, ganz schöne, romantisch-kitschige Sprache. Also mit dem Lanzer hattest du schon recht. Das klingt wirklich wie dieses und wir waren im Ersten Weltkrieg im Graben und dann ist das passiert. Naja, es ist ja auch ungefähr dasselbe. Schießt man halt nur nicht auf Menschen, sondern auf Sauen. Sauen. Kapitale Keiler und... Oh, kapitales Kopfschweiß. Wie ist das? Überläufer-Tripletten. Und ja, eine reine Überlaufer, saubere Überläufer-Triplette. Auch gerne. ja, und wir sind heute auch gesponsert, weil wir heute unsere Jagdfolge wieder machen von Zeiss. Natürlich, die besten Zielfernrohre und Feldstecher herstellen. Und auch Zeiss hat auf seiner Seite eine Jagdabteilung, wo sie auch die Jagdgeschichten der Zeiss-Nutzer, der Kunden. Zeiss-Mono. Ja, genau, berichten. Und da sind ganz lustige Geschichten, aber das ist so eine kleine Gratwanderung, weil man will ja auch nicht solche martialischen Stories da haben, deswegen haben die immer so einen kleinen Twist. Ja. Zum Beispiel, kann ich dazu kurz anmerken, dass das große Bild oben drüber, ist das ein Rhinoceros, oder? Ein Nashörner. Ja. Abenteuer in Afrika. Jamie P. kommt aus Nordirland. Im letzten Jahr erfüllte er sich einen Traum, eine 6-monatige Reise nach Afrika, um dort auf Nashorn-Safari zu gehen. Mit an Bord sein Zeiss Victory, bla bla bla, Fernglas. Was er in dieser Zeit in seinem Zeiss-Fernglas erlebte, oder besser gesagt, was sein Zeiss-Fernglas dort erlebte, schrieb er uns im Anschluss an seine Reise in diesem Brief. Also das ist schon, da denkt man, okay, das ist jetzt ein bisschen komisch, um damit für seine Firma zu werben, mit dem man auf Nashorn-Safari geht. Die darf man doch gar nicht schießen. Rhinohorn. Nee. Doch. Nee. Wenn man nach Afrika geht, schon. Das ist ein Lebenstraum. Das sollte man Leuten nicht... Aber nicht vielleicht hat er nur so beobachtet nicht. Und nicht geschossen. Ja, das hoffe ich. Nee, der hat ganz viel Jagdunglück gehabt und brach ein Unwetter rein. Ich kürze mal den ganzen Brief ab. Und er hat keinen Nashorn gesehen und das hat er nur gemerkt, als er wieder im Lager war, dass er sein Fernglas verloren hat. Und das wurde ihm aber 6 Monate später zugeschickt von einem anderen Nashorn. Nee, von einem anderen Typen, der auf Safari war. Und das hat noch funktioniert. Das hat noch funktioniert. Ich habe den Anschalter gedrückt und es hat immer noch funktioniert. Ja. Es hatte noch Saft. Ja, oder es ist auch das... Conquest HD, Frühsommerpirsch. Der Tag ist noch jung, als ich an einem unbefestigten Wege parkte, meine Büchse aus dem Kofferraum nehme und mir das neue Conquest HD 8x32 Fernglas um den Hals hänge. Das ist immer schöne Product Placements in diesen Jagdgeschichten. Ja, so hat das bestimmt auch gesagt. Und ja. Ich gedacht, ah, mein Conquest HD. Also sein Ziel für den Tag war ein alter, ihm sehr bekannter Bock, der ihm immer entkam. Und das Ende der Geschichte, auch wenn unser Tester den erhofften Bock heute, mit dem erhofften Bock heute kein Glück hatte, hat sich seine Pirsch dennoch gelohnt. Das kleine Conquest HD, 8HD832, konnte ihn überzeugen. Sowohl was die Wildleistung angeht, als auch die Bedienung. Also Captain Arp hat Moby Dick nicht erlegt, aber... Aber er hatte das Conquest HD dabei. Er hat alles ganz gut gesehen dabei. Er konnte die ganz gut sehen aus der Ferne. Ja. Und es sind auch Jagdarten beschrieben. Also wenn man mal genau wissen will, was eine Safari und was der Unterschied zwischen Safari und Drückjagd ist, dann kann man auch auf Zeiss gucken. Zum Beispiel ist der im Artikel auf der Zeiss-Seite über die Jagdart Safari. Einmal Afrika, immer Afrika. Kaum eine Jagdart zieht mehr begeisterte Jäger in seinen Bann als die auf anmutige Antilopen beim Plains Game oder gar die gewaltigen Big Five. Ja, hat es sie auch schon gepackt? Es erwarten sie tagelange Pirschgänge, oh ja, oft, super. Durch oft abwechslungsreiche Vegetation und wunderschöne Naturschauspiele. Beim Plainsgang auf Antilopen können sie sich auf die unterschiedliche Schussdistanzen auf sehr gut äugendes Wild einstellen. Ein variables Glas ist hierbei von Vorteil. Bei der Jagd auf die Big Five, wie beispielsweise den urgewaltigen Büffel, schießen sie eher auf nahe Distanzen und ein weiteres Sehfeld ist gefragt. Gerade dann, wenn wehrhaftes Wild sie annimmt und der zweite rettende Schuss schnell und vor allem präzise aus dem Lauf muss, vertrauen sie deshalb auf robustes und somit zuverlässiges Equipment von Carl Zeiss mit möglichst geringem Gewicht, um ihre Kraftkonzentration für den Schuss zur Verfügung zu haben. Ja. Wer sind noch Teil der Big Five? Ja, also, das ist Büffel, die Big Five. Büffel, Kaiserpinguin, Büffel kann man sagen. Blauwal. Kleiner Kalbo. Die Big Five waren noch hier. Paul Walker, Vin Diesel, Vin The Rock. Also es gibt die Big Five entweder für Psychologie, das Fünf-Faktoren-Modell, oder Big Five Safari. Und das ist der afrikanische Elefant, das Spitzmaulnashorn, der afrikanische Büffel, der Löwe und der Leopard. Aber der Büffel ist das Einzige, was man davon sagen kann in einem Werbeartikel für Carl Zeiss, weil alles andere ist ein bisschen tabu. Löwe und Leopard, warum nicht Tiger? Weil es in Afrika keine Tiger gibt. Falls in Afrika gibt es keine Tiger. Achso, warum ist es auf Afrika? Okay. Die leben doch nur im Südpol, die Tiger. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz vielen Hörern schon das Mind geblown. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Safari gleich Jagd bedeutet. Ich habe gedacht, du gehst da hin und guckst dir Tiere an. So ich dachte, das ist eher so Party-Safari. Hm. So. Mhm. Blumentopf-Style. Aber man kann ja auch auf Safari in Deutschland gehen, im Serengeti-Park Hodenhagen. Meinst ja. du, da kannst du auch... Aber ist alles Lasertag heutzutage. Ich habe da auch mal was geschossen, hatten wir was gesagt. Da gibt es doch. Ein Kaiserpinguin. Also, Hodenhagen ist ja auch nicht unbedingt politisch korrekt, wenn man da diese komischen Dschungeltouren macht, wo diese komischen Eingeborenen immer hochpoppen mit dem Knochen durch die Nase, aber ja, wenigstens schießt man da nicht auf die Tiere. Ich fand es lustig, als das letzte Mal im Serengeti-Park war, da fährt man ja mit dem Bus durch und dann macht der Busfahrer manchmal die Tür auf, damit die Tiere so reingucken können. Mhm. Aber dann hat er eine Giraffe reingeguckt und dann ist ein kleines Kind schnell durch die Tür rausgerannt und zwischen den Beinen von der Giraffe. Mhm. Und da hat der Busfahrer ganz, ganz viel Panik bekommen. Ja. Aber es ist alles gut gegangen. Ich habe kein Kind sterben sehen. Cool. Also ist dir das Herz nicht aufgegangen? Nee. Ja, Kinder, die sterben, sind schlimm. Ach so, stimmt. Frischlinge sind lecker. Ja, richtig. Ich verwechsel das immer. Das Videomaterial dazu gibt es auf dem Handy von meinem Bruder, falls das mal jemand sehen will. Das hat der nämlich auch. Okay, dann gucke ich mal auf dem Handy von deinem Bruder. Haha, Soldier 88. Ja, da wir schon bei Essen sind. Ja, ich glaube, wir sind fertig mit unserem Jagd-Exkurs für dieses Jahr. Nächstes Jahr gibt es wieder eine neue Jagdfolge. Ja. Mhm. Sehr schön. Da wir jetzt gerade bei Essen sind, ich habe euch ja schon geteased. Ich werde euch jetzt erklären, was BJs sind. Ja, das weiß ich. Und das musst du nicht erklären. Ich fürchte doch. Also, ich erzähle euch heute was. Bist du jetzt unsere BJ-Queen? Nee. Ich bin noch kein BJ. Hallo, Sexismus-Alarm. Ich werde es auch nicht werden. Also, stopp jetzt. Das war Roger. Das war Roger. Ich hab's genau gesehen. Ich hab nichts gemacht, Frau Lehrerin. So, Ruhe im Karton. Es geht heute um Mukbang. Und das ist ein südkoreanisches Streaming-Phänomen. Wörtlich bedeutet es, Muk ist, kommt von Mokda und heißt Essen. Und Bang kommt von Banzong und ist übertragen oder senden. Und das wird auf der Online-Plattform Afrika TV von Südkorea. Was? Okay. Afrika TV. Okay. Afreeca TV gestreamt. Und diese Streaming-Plattform ist eigentlich für Gaming und alles Mögliche gedacht gewesen. Und da kann man quasi, jeder, der da sich einen Account anmeldet, kann da seine Sachen streamen. Für umsonst. Die Leute können auch für umsonst zugucken. Krass. Genau. Und von den heute ungefähr 5000 Kanälen, die es auf Afrika TV gibt, sind 5% davon Mokbang. So, was ist Mokbang? Mokbang ist, dass Leute sich streamen, während sie essen. Und mehrere hundert bis über 1000 Leute gucken zu. Was? Ja. Ist ja wie in der Mensa. Also hier und da. Ja, es ist wie in der Mensa, aber ist ein bisschen anders ist es schon. Also. Kann man einfach so einen Mokbang machen, so eine Webcam in die Mensa packen und das da hochladen? Ja, aber dann schauen dir schon also, 2000 Leute zu. Ja, es wird alles viel globaler mit der Zeit. Also, hier und da poppten die ersten Mokbangs 2009 auf. Und, wie kannst du den Satz sagen? Soll ich ihn nochmal sagen? Ja, bitte. Nein. Aber erst 2011 wurde es so ein richtiges Hit-Phänomen. Und die ersten Mokbangs waren auch eher so Parodien auf TV-Köche und Celebrities, die beim Essen verrückt reagieren. Und das kennt man vielleicht der eine oder andere vom japanischen Fernsehen auch, wenn die halt was essen und dann völlig durchdrehen. Ja, als ob der Mund verbrennt. Genau, und dann so komische Sachen sagen. Voll Leckerhaftigkeit. Genau, und da als Parodie hat das mal angefangen für viele und dann ist es aber so gut angekommen, dass das halt manche dann nur noch gemacht haben. Dann wurde es bitterer Ernst. Dann wurde das. Es wurde bitterer Cash-Grabbing Ernst. Also, und jetzt fragt ihr euch, wer streamt denn, wenn er oder sie gerade isst? Das ist ja weird auch. Also, es gibt sowohl Männer als auch Frauen. Das ist ungefähr 50-50. Manche streamen bis zu 6 Stunden täglich. Sind die dann ganz dick? Ja, dazu komme ich noch. Roger! Also, die streamen bis zu 6 Stunden täglich, aber davon sind dann nur so 3 oder 4 Stunden Essen. So dran. Und, ach so, 4 Stunden. Ja, okay. Und also dann noch normal, so Q&A und so. Also so Hungertuch-Style. Genau, Hungertuch-Style. die meisten haben als Vlogger angefangen, also mit Videologging und haben dann mal zufällig gegessen und die Resonanz war so gut, dass die Leute dann gesagt haben, mach das bitte nur noch. Hey, ist mal mehr. Ja, ist mal mehr. Oh, köstliche Himbeeren. Die meisten bestellen sich ihr Essen woanders oder so Takeaway-Style, aber manche kochen auch selbst. Zum Beispiel einer, der Sof heißt, der ist gelernter Koch. Oder Billion, der hat im Militärdienst gekocht. Der immer Billion gekocht. Billion. Ach so. Genau. Der und hat für Milliarden gekocht. Jetzt erzähle ich euch, was BJs sind. So nennen sich die Leute, die da streamen, die heißen Broadcast-Jockeys. Kurz BJs. Und man kennt die dann auch unter ihrem BJ-Namen, zum Beispiel BJ Sof oder BJ Billion oder BJ The Diva. Die sind alle super erfolgreich. Oder BJ Blazkowicz. Ja, genau. Also BJ Deep Throat gibt es, glaube ich, noch nicht, aber vielleicht kann das ja einer von euch machen. Ja, was sie alle gemeinsam haben ist... Kann ich nicht, hab schon mal... Was sie alle gemeinsam haben, stop it, ist, dass sie riesige Mengen von Essen verschlingen. Also es ist nicht einfach, ich streame 2 Stunden lang, wie ich an einer Pizza knabbere. Die essen zum Teil, was eine ganze Familie ist, alleine. Und es sind zum Teil ganz dünne Mädchen oder so normal aussehende Jungs. Es sind nicht alles irgendwelche dicken Leute, wie man sich jetzt denkt. Wer denkt sich denn sowas? Und was sie auch alle, ja, weiß ich nicht, ihr. was sie auch alle gemeinsam haben, ist, dass sie für das westliche Ohr übertrieben krasse Essgeräusche von sich geben. Also nicht so schmatzen ein bisschen und ein bisschen schlürfen. Die gehen richtig mit dem Mund nah ans Mikrofon und rülpsen und machen die krassesten, übertriebensten Essgeräusche. Also nichts für Leute mit Misophonie. Also für mich war es auch schon krass und ich kann eigentlich ganz gut mit Essgeräuschen umgehen. Aber das war echt zum Teil hart an der Grenze zu widerlich. Für mich. Das ist eher wie so eine Sau. Das war sau eklig. Ja. Genau, manche Leute, also manche BJs hören auf, ihren normalen Job zu machen, um nur noch die Mukbang zu machen. B-Jobs. Ich habe mich jetzt vollständig auf B-Jobs konzentriert. Genau, wir machen nur noch ihren BJ-Job und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie sich das lohnt. Und zwar so, Afrika TV ist deswegen so erfolgreich mit ihren Streaming-Sachen, weil die auch einen Chat und ein Spendensystem zur Verfügung stellen. Und es ist jetzt nicht so, dass die Leute mal so $20 oder sowas spenden, sondern es gibt quasi so ein virtuelles Spendensystem in Form von Star Balloons. Das sind so kleine, das sind tatsächlich so kleine Ballons, die dann im Chat auftauchen. Und bei einer bestimmten Menge Ballon kommt ein bestimmtes Bild und so, dass dann auch die BJs sehen, so, ah, jetzt habe ich gerade ganz viele Ballons bekommen, juhu. Und ein Ballon ist ungefähr 10 Cent. Ha. Ja. Da denkt ihr, naja, ist ja nicht so viel, aber wenn halt so ja, schon. 700 Leute zugucken ja. und jeder klickt mal irgendwie so 15 Ballons am Abend, da kommt schon was zusammen. Ich habe früher 15 Ballons Afrika geklickt. TV selbst... Afrika TV selbst nimmt dann so 30-40% Kommission vom Ende vom Abend. In Ballons. In Ballons, genau. Weil die müssen ja auch von irgendwas leben. Und ja, am Ende können die BJs das Geld eincashen. Für die harte BJ-Arbeit, die sie geleistet haben. Ja. Ja. Ich meine, dass die Koreaner auch das Pachinko-Game in den Griff haben. Genau, so funktioniert das. Ja. Ballons oder Bälle gegen Cash. Ja. BJ The Diva hat zum Beispiel im Monat, also die war eine sehr bekannte BJ. BJ ist sie tot. Nee, die hat aufgehört wegen privaten Gründen. Die hat im Monat ungefähr 8.600 Euro verdient. Nur über Mukbang. Mehr als wir. Also 86.000 Ballons macht die so im Monat. Ja. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Und sie hat aber gesagt, dass sie halt auch super viele Ausgaben hat und zwar auch hohe, zum Beispiel das ganze Equipment und sowas. Dann das Essen an sich. Das sagen die Let's Player auch immer. Das, ja, ja, genau. Ja, das Essen an sich ist halt teuer. Die Podcaster. Und das Fitnesscenter. Voll viele von denen gehen nämlich auch ins Fitnesscenter, damit sie ihre Figur halten können. Ein Teufelskreis. Ja. Man muss immer so viel essen und dann so viel Sport machen. Und dann muss man sich das verdienen mit ganz viel Essen. Ja, oh scheiße. Genau. Ja. Wer guckt sich sowas an? Was glaubt ihr? Also ich würde mir das angucken, jetzt wo ich weiß, dass es das gibt. Und ich habe nicht den spannendsten Job. Ich glaube Henrik. Also würdest du... Geschäftsmänner in den 50ern. Ich würde sagen Leute wie Henrik, ja. Wie immer. Geschäftsmänner in den 50ern, also Leute wie Henrik. Genau. Ja. Ja. Es ist... in Korea mittlerweile so, dass die junge Generation fast keinen Fernseher mehr sieht. Ja. Viele haben zwar einen Fernseher, aber das interessiert die nicht. Gucken nur noch auf den YouTubes und Real Players. Genau, ja. Und die gucken vor allem über ihren Smartphone. Oh. Und in Korea haben über 80% oder ja, über 70%, fast 80% der Bewohner ein Smartphone, Südkorea. Und sie streamen alles über ihre Smartphones, auch normales Fernsehen. Ja. Das kann man da ganz normal machen. Und die meisten Afrika TV-User sind jetzt mittlerweile mobile. Also es gibt sogar mehr Mobile-User als PC-User auf Afrika TV. Von den Leuten, die dazu gucken. Ja. Schöne Sätze. Die Gründe, die genannt werden, dass man das überhaupt guckt, sind unter anderem, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt. Und dass sie sich alleine fühlen beim Essen. Also die essen mit? Manche essen mit. Oh, ja. Die stellen dann ihr Smartphone vor sich und essen und dann chatten sie währenddessen und dann beantworten Ballon, die BJs ihre Fragen und wenn die süß sind, dann gibt man ihnen Ballons und so. Ja, so funktioniert es. Ah, ja, so ist das in Asien. So ist das in Asien. Manche Leute, ja, was ich viel seltsamer fand, ist, dass Leute geantwortet haben, dass sie gerade eine Diät machen und dann quasi indirekt mitessen, also so vicariously. So wie das Auge. Ja, und dann halt zufrieden sind, wenn sie sehen, dass jemand lecker Sachen essen kann, die man selber sich nicht zumuten möchte, weil man davon Gewichtszunahme hat. Oder Leute, die im Krankenhaus sitzen und nur Krankenhausessen bekommen, die gucken dann, also die haben dann ein leckeres Erlebnis durch Mukbang. Ja. Ist auch gar nicht seltsam. Ja, also ich bin das erste Mal auf Mukbang gestoßen vor einem Monat oder so. Und zwar auf einem YouTube-Kanal, der Munchies heißt. Den kann ich an dieser Stelle empfehlen. Ja, Munchies. Nicht von Weiß. Doch, von Weiß. Oh, nee, das interessiert mich nicht. Action nicht in diesem Podcast. Oder? Ich find's ganz gut. Also, Weiß. Weiß, Alte, Weiß. Wir hassen alle Weiß. Ja, egal. Munchies ist gut. Okay. Also, ich wollte auch mal wieder wissen, wie ich mir den geilsten Burger mit der meisten Hasch bauen kann. Ey, wenn du das so extrahierst, dann hast du das beste Haschisch-Olivenöl. Also die haben halt so schöne, ja, sowas auch. Aber die haben auch schöne so... die sind immer so, heute der fetteste Burger mit Fleisch. Heute, deswegen sind die Veganer so gesund und deswegen solltest du aufhören, Fleisch zu essen. Am nächsten Tag wieder, boah, trinke 2 Liter Fett. Ja, eigentlich sind sie mehr so wie, wir zeigen euch Restaurants überall in der Welt und dann gehen wir mit den Köchen mal was trinken. So, sowas. Ja. Oder die sind alle wie dumme, ist das Essen Hipster. In Liverpool? Oder, ja, genau. Und also, wie ich auf Mukbang gekommen bin, da ist eine Sendung von Munchies gewesen, die hieß The Food Porn Stars of The Food Porn Superstars of Korea von diesem Februar, also Februar 2015. Und da ist eine dünne Britin nach Korea gereist und hat sich das mal angeguckt und hat mit so BJs Interviews geführt und so und war auch mal dabei. Eine Mukbang. Hat einmal gegessen. Und hat auch mal gegessen. Das ist echt genau. Der knallharte Investigativjournalismus. Ich weiß. Die war wirklich... Die Woche davor war sie noch bei Islamischem sehr Staat. Sehr offen für alles, obwohl die halt von Anfang an gesagt hat, das ist seltsam. Wow. Ja. Und ich fand, das ist, also wenn ihr euch das mal angucken wollt, das ist echt interessant. Die machen auch ganz viel so Interviews mit Leuten, die das sich angucken und die dann erklären, wie sie drauf gekommen sind und so. Also es ist echt super interessant und halt ultra weird. Ja. Aber ja, witzig. Ich finde es immer lustig, wenn auch so Videospiel- oder Streaming-Plattformen so seltsame Sachen erwachsen, die komplett nichts mehr damit zu tun haben. Und ich weiß aber nicht, warum das, wo da die Schnittmenge ist, was das Venn-Diagramm da wieder gemacht hat. Niemand weiß. Ja, und meine andere Quelle ist ein CNN-Artikel. South Korea's Online Trend Paying to Watch a Pretty Girl Eat von letztem Februar. Was natürlich nicht stimmt, weil die müssen ja nicht bezahlen, um die Leute beim Essen zu beobachten. Und außerdem sind es auch nicht alle Pretty Girls. Von daher, ja. Aber es ist besser. Es ist besser, genau. Und genau, es ist auch nicht so, dass nur Männer den Frauen beim Essen zugucken und nur Frauen den Männern. Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch Hetero und Homo. Auch das, ja. Das gibt es auch, sogar in Südkorea. Oh. Ja, weiß nicht, würdet ihr mal, habt ihr Interesse, irgendwie euch das mal anzugucken? Vielleicht könnt ihr euch das mal, also es gibt auch ganz viele so einstündige Aufnahmen auf YouTube von Mukbang. Ja, das ist ja das Ding, ja. Ja. Nur eine Stunde, dann mache ich das auf jeden Fall. Ich suche mal hier eben auf dem iPad nach BJ-Video. Ja, guck doch, such doch mal BJ the Queen. BJ the Diva. Nein, such doch mal BJ Queen. Ich glaube, wir haben alle nur Interesse an Rap und fette Bässe. Und, ja, das hab ich auch sofort bei Interesse gedacht. Ja, aber ich weiß nicht, was da die richtige Adresse ist. Na, das kann ich dir sagen. Mongo-Klicke. Und der Ferris. Ich habe auch Interesse an Bassen. Ja, okay. An Kapital. An Kapital und Hauptbassen. Ja. So, und jetzt die gute Nachricht. Ja. Seit letzten Monat ist Afrika TV auch global. Oh. Das ist eure Chance, die ersten nicht südkoreanischen Ich will der erste DJ aus Deutschland BJs. Sein. Genau, es gibt fast gar keine ausländischen BJs. Also echt? Es ist eine rein südkoreanische. Wir werden alle big in Korea. Ja, da musst du mal nach Berlin kommen, da gibt es fast nur ausländische DJs. So erwachsen. Ich habe ja gedacht, vielleicht gibt es das in Japan auch, aber von dem React-Channel von den Fine Brothers gab es mal ein YouTubers React zu Mukbang und da waren auch ganz viele japanische YouTuber dabei, die haben alle noch nie was davon gehört und fanden das alle auch super weird und haben nicht so verstanden, was das ist. Boah, lass das machen. Komm, wir kaufen morgen eine Webcam. Ich würde auch sagen, ihr zwei werdet der Hit in Südkorea. Ihr müsst dann halt jemanden finden, der südkoreanische bzw. koreanische Untertitel macht. Wieso? Wieso muss man das untertiteln, das Schmatzen? Schmatz. Ich spreche nur durch Schmatzen. Nee, ich sample einfach müsst so ein paar Sauen-Videos. Müsst ihr dann erzählen, was ihr dann esst und wie es schmeckt und so und wie das im Vergleich ist zu der anderen Marke, die ihr vorher probiert habt. Und Also geh mal in die Küche und mach endlich das Frischling-Creme Brûlée. Da kommt ja alles wieder zusammen in unserer Folge. Ah. Ich würde sagen, Career-Tipp Nummer 1 heute. Ja, der erste Mokbang von unseren BJ. Vielen Career-Tipps, die es immer gibt. Mokbang BJ. Ja. Sehr schönes Segment. Ich möchte auch gerne mal nach Korea und so ein Mokbang mit BJ machen. No. Also die sind halt alle ganz so daneben. Kompetitiv und müssen auch immer so Challenges machen, um irgendwie in zu bleiben und so. Und es gibt einen irgendwie, so ein Middle-School-Kid, der hat mal irgendwie eine Challenge gemacht, dass er sich wie ein Mädchen verkleidet. Huh. Das habe ich aber erst verstanden, als ich gelesen habe, dass es ein Junge war. Ich habe halt gedacht, das ist halt ein Mädchen mit sehr männlichen Händen. Und wie oft wird da Blut gespuckt on camera? Ja, das ist ja das Verrückte. Das sind ganz normal aussehende Leute zum Teil, die deswegen, einfach riesige Mengen essen. Die müssen Mengen ja zwischendurch unauffällig kotzen. Nee, es ist ja, die broadcasten ja die ganze Zeit, auch hinterher noch. Es ist ja nicht so, dass sie dann plötzlich mal für eine halbe Stunde weg sind oder so. Die broadcasten ja zum Teil einfach stundenlang. Ja, dem sicher ein Doppelgänger. Ich weiß, vielleicht sind das alles Zwillinge. Vielleicht sind das alles Zwillinge. Das ist ja eh nicht so auffällig. Machen das so bei Speed, dass sie so einen Teil aufnehmen und dann immer wieder abspielen. Ja, genau. Ja. Ich dachte immer so wie bei Speed, dass sie den Fahrstuhl sprengen. Was ich auch interessant fand, ist, dass die, ich glaube, es war BJ The Diva, die hat erzählt, dass eine ihrer Subscribern hat geschrieben, dass sie ihre Anorexie überwunden hat, dadurch, dass sie der BJ The Diva zugeguckt hat beim Essen. Dann hat sie auch irgendwann wieder Appetit bekommen und hat dann quasi ihre Krankheit überwunden. Was ich seltsam finde, weil... Ist ja eigentlich eher unappetitlich. Ja. Mich würde das eher vielleicht, also so wie du es erzählt hast, vielleicht ist das ja auch super ästhetisch und auch in Ordnung. Vielleicht hat man auch große Freude dran. Also ich glaube, dass es Leute gibt, die große Freude dran haben können. Für mich ist es grenzwertig. Ja, finde ich auch. Ja, aber ihr könnt euch das so alle angucken, Thema BJs. Liebe Moralpato-Hörer. Und wenn einer von unseren Hörern ein Afrika TV Mokbang-Channel macht, dann bin ich auf jeden Fall der erste Subscriber. Ja. Ganz viele Star-Balloons von uns. So einen. Klar. 10 Cent sind noch drin in der Flatterkasse. Zum ersten Mal gehört bei Humoralpathologie. Weil leider ist es nicht zum ersten Mal gehört, wenn das bei Weiß ist. Normalerweise ist das ja so, dass wir was im Podcast erwähnen und dann kommt das so ein Jahr später bei Weiß. Ja, aber habt ihr davon mal was gehört gehabt? Also für mich war das komplett neu. Ja, wir gucken ja nicht Weiß. Ja, ich gucke. Doch, ich gucke das ja immer, weil das bei mir auf Facebook immer so aufpoppt. Wir haben auch kein Facebook. Ja. Vielleicht habe ich ja manchen Hörern etwas Langweiliges erzählt, was man schon egal. Seit einem Jahr kennt. Man kann vorspulen in unserem Podcast, das ist kein Problem. Ja. Genau. Zum Beispiel kann er vorspulen zu dem Träumen. Die jetzt kommen? Jetzt werde ich auch schon müde. Die Sonne ist gerade untergegangen. Hier in Berlin. Ja, es ist halt so im Norden, es ist länger hell. Im Norden geht die Sonne auf. Im Winter nimmt sie ihren Im Winter. Ich erklärte mich bereit, eine aktuelle Baustelle zu Ende zu bringen. Tatsächlich bin ich aktuell aus diesem Geschäft ausgestiegen, weil die Arbeitsmoral meines Geschäftspartners ein Albtraum ist. Nun, wir waren auf der Baustelle, aber entschlossen uns, wieder erst Mittag zu machen. Mein Geschäftspartner fuhr diesmal, obwohl er aktuell keine Fahrerlaubnis hat. Diesmal fuhren wir aber nur wenige Meter in ein unscheinbares kleines Restaurant. Ich ärgerte mich wieder mal über seinen Charakter, denn mir fiel der Grund auf, warum er überhaupt fuhr. Wir saßen nämlich in einem kleinen Sportwagen. Dann waren wir beim Essen, was etwas kompliziert ablief. Das Essen war in der Speisekarte bereits enthalten, aber nur mein Kollege hatte eine solche. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Mutter saß plötzlich neben uns. Gar nicht gut. Ich ignorierte sie einfach, wobei mein Kollege sie bald registrierte. Sie sprach perfektes Deutsch auf eine unglaublich charmante Weise. Gar nicht normal. Ich brachte ihr wenig überrascht, aber recht sarkastisch rüber: Ich kenne dich gar nicht. Recht schnell kam ein Krankenwagen und das Restaurant war voll mit Sanitätern. Ich fühlte mich sofort machtlos, weil ich bereits wusste, dass sie ihr Auftrag war, mich mitzunehmen. Trotzdem brachte ich die Kraft auf und erklärte: Hört mal, ich habe eine Baustelle und mache gerade Mittag. Es gibt keinen Grund, mich zwangs einzuweisen. Das geht jetzt schon viele Jahre so. Meine Mutter fabriziert das immer. Trotzdem wurde mir ein Betäubungsmittel gegeben und die Rollwiege stand schon bereit. Ich kam in der geschlossenen Psychiatrie zu mir. Jetzt kommen die coolen Elemente des Traums. What? Also, zuerst schien das Drama perfekt. Ich wurde in der Psychiatrie zum Vampir unter Vampiren gemacht. Allerdings war das ein Programm eines Trainings. Ich bekam in dieser Einrichtung eine hochinteressante geheime Ausbildung. Ich bekam die Information, dass ich dem Element Feuer unterliege und dass meine Mutter ebenfalls dem Element Feuer unterliegt. Das ist ja hochinteressant. Wenn wir reden, verbrennt zwischen uns alles und wir können einander nicht mehr verstehen. Im Restaurant schien mein Geschäftspartner allerdings eine positive Wirkung zu haben und ich konnte meine Mutter klar verstehen. Daher kam ich auf die Idee, ein Feuerzeug anzuzünden, wenn ich mit meiner Mutter sprach. Das ermöglicht eine Kommunikation. Mein Geschäftspartner und guter Freund besuchte mich in der Einrichtung und erzählte mir, dass der Vorstand von der Baustelle alles mitbekommen hat und nun um meine Freilassung kämpft. Außer nicht. Ich soll vermeiden, in den Ausgang zu gehen, weil sie mich sonst mitnehmen werden. Dieser gute Freund und Geschäftspartner hat im realen Leben den Wunsch, mein Vater sein zu dürfen. Was? What? Geil, das kommt drauf. Ja, den Wunsch, mein Vater sein zu dürfen. Ich kann ihm sein Wunschdenken nicht verbieten. A.K.A. My mom's hot. Ich weiß nicht mehr von wem, aber ich erhielt die Information, dass mein leiblicher Vater ein großer Mann sei. In Konflikten sprach er auf diese Weise: Du wirst diesen Kampf nicht bestehen. Wie Gandalf. Er soll sehr viel gekämpft haben für unsere Familie. Vom Ende. Oh. Oh Gott, das ist der schlimmste Traum. Heute ganz interessant. Nee. Doch. Ja, also dann deute mal Bäcker, Bäcker, Bäcker. Was? Nein, das war... Das war undeutbar. Ja, okay, ich kann es probieren. Ja. Mach die Augen zu. Also waren das zwei verschiedene Arbeitskollegen, weil den ersten fand er ja furchtbar, der mit seinem Sportwagen und dann kriegt er auch noch Essen in der Speisekarte schon und die... Ja, das sind zwei verschiedene. Ah, okay, ja. Ich kann das gut nachvollziehen, wenn man seinen einen Arbeitskollegen, der ein flashy Car fährt, voll nervig findet und dann will er damit auch nur so 5 Meter fahren. Hauptsache, man wird gesehen im Restaurant und so. Und dann ist auch noch die Mutter total nett. Irgendwie schwingt er auch so eine Angst mit, glaube ich, von der Mutter abgeholt zu werden, nicht in Ruhe gelassen zu werden, so Abnabelungsprozess. Dann ist man auch nicht mündig, dann wird man auch noch von der Mutter, die einen nicht loslassen kann und nicht mal alleine essen gehen lassen kann, den in eine Klinik einweisen. Das ist ja alles, spricht von Unmündigkeit und Angst davor, dass die Mutter einen nicht in Ruhe lässt. Ja, Vampire? Ja. Interessant. Und vielleicht bald Stiefvater. Ich weiß nicht, ist alles sehr kryptisch. Also bis Vampir war auf jeden Fall richtig. Ja, ich glaube auch. Bis Vampir war das auch so ein regulärer Traum. Und danach wurde alles viel zu gut. Also ich glaube, da muss man nicht viel interpretieren. Es war ja nicht nur Vampir, es war ja auch Vampir unter Vampir. Ja, genau. So Vampirus Maxus oder Maximus oder Primus oder sowas. Kapitaler Haupt. Kapitaler Hauptvampir. Ja, Ende. Ja, sehr gut. Schön, dass wenigstens einer diese Traumdeutung ganz ernst macht. Ja. Nein. Ja. Doch, du nimmst deinen Beruf als einzige ernst, als einzige Podcasterin. Ja. Es gibt auch nur einen Job in dem Podcast, der noch von früher da ist, nämlich Träume deuten und Ursprungsnamen. Ja, wollte ich gerade sagen, Ursprungsnamen vorlesen. Ja, richtig. Und channeln. Und Moidoku. Und Moidoku, aber ich würde sagen, Moidoku, das sparen wir uns fürs nächste Mal auf, damit wir knallig anfangen können. Genau. Die Folge ist nämlich schon lang genug und dann haben wir schon was, was wir teasern können für unsere geliebten Hörer. Für nächstes Jahr. Wir haben noch ein weiteres Top-Thema und nächstes Jahr könnt ihr es dann hören. Die Sommerfolge. Aber was ich auf jeden Fall heute noch machen werde, ist über das Date reden. Ja, sonst, ja, genau. Das habe ich ja schon geteasert. Ja, erzähl noch über das Date. Okay, also ich werde weniger aus meinem Kopf erzählen, sondern mehr ablesen, was ich mir hier notiert habe. Gut. Also kurz zur Situation. Ich war mit Freunden, waren wir essen in einer Sushi-Bar beim All-You-Can-Eat-Sushi und mussten, leider saßen wir nicht so direkt am Band, aber wir saßen an einem Tisch in der Nähe und mussten ab und zu aufstehen und uns Nachschub holen. Und neben uns saß ein Date, ein Tinder-Date. Und oh, okay. Die habe ich in den Phasen, in denen ich nicht an dem Band stand und mir Essen geholt habe, habe ich die Gespräche von den beiden mitbekommen. Und die Gespräche, die waren so gut, dass ich nicht umhin konnte, mir Notizen zu machen. Das klingt hervorragend, Tim. Ist auch nicht creepy. Nee, also creepy, ich erzähle jetzt, was die geredet haben, und dann kannst du noch mal überlegen, ob mein Part in dieser Geschichte der creepy Part war. Der mit so einem kleinen Notizblock da sitzt. Ja. Okay, und sich so okay. Nach hinten lehnt. Alles klar, pass auf. Ein Tinder-Date. Sie aufgetakelt, kurzer Rock, tiefroter Lippenstift. Er selbstverliebt hat das Gespräch geführt und gleichzeitig laut direkt im Anschluss das soeben von ihm Gesagte reflektiert. Fand sich vermutlich noch schöner als sie. Erstes Gesprächsthema Philosophie. Nach Gespräch über das Sterben kam sie zur Erkenntnis, eigentlich will ich ja gar nicht sterben. Begründung, sie kann sich nicht vorstellen, wie sie sich dann gar nichts mehr vorstellen kann, weil sie ja dann tot sei. Er pflichtet ihr bei, das könne man sich gar nicht vorstellen. Nächster Themenblock Geografie. Er startet eine Fragerunde, ob sie auch weiß, wo alles zu verorten ist. Anfang macht Berlin. Sie ist sich unsicher, will sich nicht auf eine Position festnageln lassen. Er erkennt die Unsicherheit und bohrt nach mit einer hypothetischen Geografiefrage. Nehmen wir einmal an, ich würde dich jetzt fragen, wo Deutschland auf der Weltkarte liegt. Könntest du mir das beantworten? Weil das sollte man schon wissen. Sie kann nicht. Sie ist etwas angenervt, er grinst stolz, weil sie dümmer ist als er. An dieser Stelle ist das Date noch nicht vorbei. Nächster Themenblock, Lebensweg und Berufliches. Sie stellt fest, früher wollte ich Schauspielerin werden. Er stellt fest, ich auch. Schauspielerin. Ich wollte auch Schauspielerin werden. Ja. Aber da hatten wir gesagt, sie sind ein Mann. Das geht nicht. Gelandet ist sie aber bei BWL, eher bei VWL. Oh, die passen natürlich wirklich gut zusammen. Richtig. Sie ist aber auch kreativ und schreibt gerne, was uns zum nächsten Themenblock führt, Literatur. Er fragt sie, was sie gerade lese. Sie liest nicht viel. Er liest gerade 1Q84 von Murakami. Bisschen out of character an der Stelle. Sie ist sich nicht sicher, ob sie das nicht auch gelesen hat und will eine Inhaltsangabe von ihm. Er sagt, es geht um ein Liebespaar. Die Hauptdarstellerin ist eine junge Frau. Sie ist sich jetzt fast sicher, dass sie das auch gelesen hat und ergänzt mit einem Krüppelbein. Ja, die hat wirklich gesagt, jetzt glaube ich, ich habe es auch gelesen. Die hatte doch ein Krüppelbein. Nein, er korrigiert, nein, die ist Auftragsmörderin. Das. Und wer hört Jazz in dem Buch? Alle hören Jazz, alle hören Jazz. Ja, Moment. Leider, also danach habe ich noch mitgekriegt, da ging es um Hemingway, aber ich musste leider Nachschub holen, deswegen komme ich erst beim nächsten Themenblock wieder zurück, und das ist der Themenblock Molkereiprodukte. Sie findet, Käse ist das Geilste. Er widerspricht, Käse ist nicht das Geilste ist Milch. Denn das Geilste. Ja, das hat so gesagt. Begründung, und jetzt wieder ein O-Ton. Das Öffnen einer neuen Packung Milch ist wie das erste Mal in eine Frau hineinschauen. Schauen? Ja. Wenn man sie aufbricht oder was? Ich wollte es nicht wissen. Ja, aber er reflektiert direkt im Anschluss wieder, er schaffe es immer, Frauen in 20 Minuten zu vergraulen, aber er wette mit ihr, heute schaffe er es schneller. Wir halten aber fest, zu diesem Zeitpunkt ist das Date immer noch nicht vorbei. Nächster Themenblock Musik. Er fragt sie über Musikrichtung aus. Sie mag vieles nicht, bei ihr kommt es aber auch auf die Stimmung drauf an. Er kann, wenn er traurig ist, alles hören, aber wenn er total glücklich ist, so wie jetzt, dann nicht. So wie jetzt. Ja. Wink, wink, ich bin glücklich mit dir. Genau. Mag sie auch Reggae? Mag sie nicht. Nicht mal Bob Marley, sie schüttelt den Kopf. Er droht und macht Zukunftspläne. Ich werde dich jetzt so lange mit Bob Marley zudröhnen, bis es dir gefällt. Und, yeah, und im Sommer sitzen wir dann auf einer Wiese, dampfen einer und hören Bob Marley. Und ich wette, im Sommer, da bist du dreimal so schön. Wow, smooth. Ja. Es folgt eine Unterbrechung. Sie holt ihr Handy raus, sucht irgendwas. Er holt ebenfalls sein Handy raus und fängt an, wild nach rechts zu swipen. Sie fragt, was er macht. Was er mache, er tindert, gibt er stolz zu. Auf einem Tinder-Date. Sie ist etwas erbost. Er freut sich, dass er ein neues Match hat und zeigt ihr seine Matches. Das Foto von der einen sehe so geil aus, da könne er nachts mal beruhigt schlafen. Das ist alles passiert und das hat er alles gesagt. Ich muss leider feststellen, das Date ist immer noch nicht vorbei. Aber dann folgt leider nur so eine halbe Stunde Smalltalk darüber, dass er einmal für mindestens 2 Stunden Champ sein will, weil er jemanden kenne, der boxt. Darüber, dass er ja nekrophil sei und es geil findet. Ja, genau. Und darüber, dass die Mütter der beiden immer wollten, dass sie im Winter draußen eine Mütze auf dem Kopf haben. Denn Mütze, das sei so ein Pflichtding in der Familie. Dann zahlen sie und verlassen gemeinsam das Restaurant. Und ich bin nicht sicher, dass der Abend in getrennten Betten geendet hat. Warum hast du nicht? Du hättest da definitiv folgen können. Das wäre nicht creepy gewesen, ja. Ich erlaube es. Und schon ist der Weißartikel da. Ja. Ja, schickst es doch hin. Ja. Ein bisschen editieren, schickst du an Weiß. An den Munchies. Genau. So kannst du vielleicht für Munchies und Weiß verwenden. Ja, weil sie im Restaurant gespielt hat. Stimmt. Das erlebt man so. Ja, ich bin neidisch. Ja. Ich will auch mal für 2 Stunden Champ sein. Das denke ich aber wirklich manchmal. Mindestens 2 Stunden. Es ist echt so, dass die Auftragskillerin ist und kein Grüppelwein hat. Das ist blöd. Das ist meine Buchidee, Murakami. Das ist eine Auftragskillerin, habe ich mir schon vorher gedacht. Vielleicht verpasst du ihr ein Grüppelwein. Ja, jetzt muss ich mit Grüppelwein mich begnügen. Aber es ist langweilig. Bleibt ja nur noch jetzt Grüppelwein. Hast du ja auch ein Grüppelwein gehabt, jetzt weißt du ja, wie das ist. Ich habe immer noch ein halbes Grüppelwein. Ja. Ja. Krüppelbein. Naja, wird schon wieder besser. Vielleicht kann ich nächste Woche wieder gehen wie früher, wie eh und je. Wie eh und je. Aber ich glaube wirklich, dass er mit dem Satz im Sommer bist du dreimal so schön alles gerettet hat. Ja. Ja. Ja. Na, den muss ich mir merken. Dreimal so schön. Ei, ei, ei, ei, ei. Wow. Da kann man echt nur den Kopf schütteln und traurig sein. Ja. Ja. Mein Vater hat mir jetzt, Ja, vor allem, weil er wirklich auf dem Date angefangen hat zu tindern, um neue Dates, neue Frauen kennenzulernen. Er ist halt einer von diesen Typen, die man nicht so gern mag, von diesen Bad Boys halt. Ja. Was heißt nicht so gern mag, die dadurch anziehend sind, dass man die nicht... Weil sie scheiße sind. Weil sie scheiße sind, ja. Ja gut, das kann sein. Sah sie ihm gut aus und er? Außer knallroten mit Lippenstift und Minirock? Ja, ansonsten hat er ja nicht viel, außer knallroten Lippenstift. Und Minirock. Und Minirock. Ja. Tja. So ist das in dieser Welt. Wie alt waren die denn so ungefähr? Anfang 20. Also ich würde sagen, so in den frühen BWL und VWL Semestern. Ach, die machen noch, die waren noch am Studieren. Ich denke schon. Oh Gott. Zum Glück bin ich nicht in der Wieso-Fakultät zuständig. Ja. Wieso-Fakultät. Wieso? Ja, also diese Geschichte, die war so schön. Ich glaube, da muss man direkt aufhören. Ich wollte schon ins Bettchen gehen. Da kann ich jetzt auch so. Was meint ihr? Kann ich jetzt einmal beruhigt schlafen? Beruhigt einschlafen. Ja. Ja, das können wir Ja, dann sagen wir einfach Tschüss, oder? Oder willst du noch irgendwie sowas Tasties sagen? Tasties hatten wir so schon, Twitter Munchies oder so. Und Twitter. Ja, ich hab noch mal mein Anti-Tasty, dass Flutterball jetzt vorbei ist. Das ist mein Anti-Tasty. Wieso? Was war? Ich dachte, das war April-Scherz. Ja, keine Ahnung. Dann ist mein April-Scherz Anti-Tasty. Warum ist Flutterball denn vorbei? Ja, weiß nicht. Die sind jetzt. Die hatten letzte Folge. Die finden Fußball jetzt scheiße. Ja, so wie wir jetzt Podcast scheiße finden. Weil der HSV absteigt. Ja. Oh Mann. Platz 18 von 18. Letzter Platz. Das verstehe sogar ich, dass man dann absteigt. So, sogar ich verstehe es. Und ich weiß nichts von Fußball. Krass. Naja. Ja. Ist auf jeden Fall ganz gut. Die Woche ist fast vorbei, weil das Wochenende. Am Samstag ist Mario Party Party. Also wer vorbeikommen möchte, kann auch kommen, wenn ihr Lust habt, Tim, ne? Ja, alles klar. Das wird sicher epic. So Mario Party Party. Ist Mario Party Party. Party. Ja. Party Party. Tim, du kommst besser zu mir, weil dann ist Mario Kart Party Party. Okay. Oh, nee, wir machen lieber das, wo wir uns alle am Ende hassen. Also Mario Party Party. Und. So, ja, alle unsere Hörer können natürlich auch kommen. Ja, klar, immer. Open House. Ja, hier Holunderweg 3. Ja. Oder so ähnlich. Ja, at Benkei 2000, at Beckertosaurus, at Roger Braun, at Tim Schierbaum und at Sunsunchau. Kann man uns folgen. Und unser Podcast-Twitter. Und unserem Podcast-Twitter at Humopatopod. Ja, wir sind auch bei Facebook und bei, wie heißt das nochmal? Letterboxd. Tinder. Auch bei Sunsunchau und Benkei 2000. Ja, stimmt. Okay, sag mal, können wir eigentlich mit unserer Facebook-Seite von dem Podcast, können wir da ein Tinder-Profil machen? Das wäre schön. Ja, warum nicht? Ist mir egal. Das war eher eine technische Frage. Aber wer geht dann aufs Date? Eine moralische. Der gerade frei hat, geht aufs Date. Ja. Ja, jeder, der gerade möchte. Da können wir auch ganz, ganz viele verschiedene Date-Locations anbieten. Sowohl Vancouver als auch Tübingen als auch Berlin. Ja. Ist auch gar nicht seltsam dann. Nö, ist überhaupt nicht seltsam. Nö. Wir sind alle polyamorous. Ja, wenn man einen Podcast datet. Ja. Muss man sich damit zufrieden geben. Das ist ja eine lustige Komödie. Oh, Ben Stiller. Ich date einen Podcast. Das Drehbuch schreibt sich von alleine. Ja. Also ich kann auch, übernächste Woche bin ich am Edersee. Da kann ich dann auch da ein Date einschieben. Hm. Super. Ja, und vielleicht bin ich auch bald wieder in Richtung Südosteuropa unterwegs. Ich bin auch bald wieder in Köln. Ja. Auf der Gamescom. Auf der Gamescom. Ist schon wieder Gamescom? Ja, 2-3 Monate. Wie oft ist denn diese Gamescom? Ja, einmal im Jahr halt, ihr Würstchen. Okay. Ja, ganz schön oft. Hast du wieder da dein Panel, das du leitest, wo du über Marvel Comics redest? Ja, weil ich eins gelesen habe jetzt. Oh, okay. Super. Ja. Krass. Also das ist das, was so ansteht in der nächsten Zeit. Schön. Wenn noch irgendjemand zuhört. Das glaube ich kaum. Nee, ich auch nicht. Deswegen lass mal schnell auf nicht mehr aufnehmen drücken. Ich hätte auch schon so. Oh, Omatasat. Ja. Das war noch sein. Ah ja, Omatasat. Tschüss. Omatasat und tschüss. Und wir grüßen uns auf die nächste Generation. 30. Naja, ist ja nicht so schlimm, weil dann habe ich ja vielleicht noch ein Fallback. Was ist das jetzt für ein Geräusch? Ach so, okay. Oh, das ist ja cool. Scheiße. Henrik, du nimmst jetzt auch auf. Ja, ich nehme jetzt auch auf. Krasser Scheiß. Was ist das für ein Geräusch? Aber wir haben gar nicht synchronisiert. Das heißt, du musst es nachher zusammenführen, was nicht zusammengehört. Das ist egal. Nee, das stimmt doch gar nicht. Ansonsten ist es ja immer fast keine Arbeit, wenn okay. Das zu editen. Lass mal synchronisieren. Test. Test. 29. Pong. Moment, ich muss ja noch mal die Nase putzen. Okay. Tim Yami, du lieber Elefant. Oh, das ist schön. Ich habe sehr gute Ursprungsnamen heute. Das ist toll. Schön. Ich will ja nicht zu viel versprechen. Aber das sind die besten, läuft, ne? Der Ursprungsnamen gerade noch. Ja, der läuft noch. Ich finde, jedes Mal, wenn ich draufgehe, denke ich so, und, lädt die Seite noch? Aber es ist immer noch da, Rotas. Ich glaube, das ist vielleicht eine deiner, der Seiten, die am längsten laufen, die du gemacht hast. Krass. Das stimmt. Länger das stimmt. Als dinowitze.de. Oh, ich habe heute einen Dinowitz gelesen. Zufällig. Wollt ihr ihn hören? Wie kann man zufällig Dinowitze lesen? Ja, ich weiß es nicht. Es war irgendwie... Ja, erzähl. Achso, du hast denn nur den Jurassic Park Trailer gesehen, oder? Nee. Der Witz ist, why can't you hear when a pterodactyl goes to the toilet? Because the pee is silent. Ach so. Naja. Und wenn er groß muss? Nee, muss er nicht. Muss er das nie. Sind Vögel, die machen immer nur klein. Ja, die machen gemischt. Die machen gemischt.